Neulich war in Trier OC Eventschwemme. Möglicherweise wies ich im Podcast und im Vorfeld darauf hin, auch, dass wir, also meine Holde und ich, teilnehmen wollten, was wir ohne Rücksicht auf Kosten und Mühen auch taten. Die ältere Hörerschaft erinnert sich. Dabei ist der eine oder andere Audioschnipsel angefallen, den ich euch teils nicht vorenthalten habe, teils aber auch nicht vorenthalten wollte. Nach Konserve 201 hier nun Teil 2 der Eventreihe rund um das 11. OC Headquarter Event 2024 in Trier. Herzlich willkommen hier im Subjektivstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 202, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Die Thermen waren gestern, genauer gesagt am 24.08.2024, und als ich im Hotel war, liebäugelte ich tatsächlich mit der Badewanne. Dort drin hätte ich liegen und von echten Thermen träumen können. Sanft hätte die Regendusche dabei auf meine Knie regnen können, während die schräg eingestellte Handbrause mir die verstaubte Sonnencreme aus dem Gesicht gekerchert hätte haben können, wenn da nicht dieser Duschvorhang gewesen wäre, der bis zum Boden der Badewanne reichte. Der wäre entweder aufgeschwommen oder hätte kalt meinen Leib berührt, bevor ich ihn mutmaßlich mit einer unbedachten Drehung heruntergerissen und mich darunter im Wasser erstickt hätte. Dann hätte meine Holde auf meine Salbung verzichten können, weil das zum Portfolio der Bestattenden gehört. »Ölt ihn ruhig nochmal ordentlich ein, dann brennt er besser!« Zudem waren die Absaugung und die Klimaanlage derart dürftig in ihrer Funktion, dass wir den Rest der Nacht im 90% luftfeuchten Hotelzimmer verbracht hätten, was spekulativ doch recht unerfreulich geworden wäre. Deswegen habe ich lediglich geduscht, bevor ich meinen Körper in guter Gesellschaft mit meiner Holden und Freunden in der Hotelbar rehydrierte. Sonntags nach einem opulenten Frühstück fanden wir uns etwas später am Treffpunkt des Abschiedsevents ein. Frei nach der Devise »Für kleines Geld ins Gräberfeld« besuchten wir dasselbige mit fachkundiger Führung unter St. Maximin. Auch hier ist die Tonqualität leider nicht optimal, doch hört selbst. Ja. Stefan Paul, Schmirolanski. Weißt du, da vorne war dann auch mal eine Tür, aber da haben sie gedacht, auch Beton ist schöner. Schade, ne? Mit Haus, mit Hotel, also das ist auch recht, wie immer. Was mache ich denn jetzt damit? Meiner Frau geben. Das ist Lotten nicht gewöhnt. Wer macht das denn sonst bei dir? Deine Frau, deine Holde? Na klar. Nee, ich unterschreibe schon manchmal selber, aber... Ja, ich hab ja auch mal einen Schreiber normalerweise, aber jetzt war ich beim Bezahlen... Schreiber! Ja, bitte. Hier, schreib mal was rein. Ja, ich finde die Dosen und er trägt uns ein. Das ist gerechte Aufgabe. Sie hat einfach die schönere Schrift, ne? Und sie schreibt auch länger. Siehst du, sie schreibt immer länger. Da wäre ich immer vorsichtig. Ich habe, wenn ich mal so richtig in Schreiblust bin. Harry, du sollst keinen Liebesbrief schreiben. Dafür gibt's den Online-Log. Ich liebe das in dieser alten. Das OC, da ist Fotolog erlaubt. Bist du selber dein Doktor und diesmal? Wenn ich immer. Guck mal, das macht der Fälschung. Dreh dich mal um. Ich brauche. Ach, ist das schön. Danke. Ich sage ja, ich kann. Nehme ich mal die nächste Seite hier in Anspruch. So die Unterschrift kann ich besser als meine normale. THX reicht auch. Beim Event malt er ja ganz gerne. Das ist immer schön. Ich schreibe, er malt. Das läuft schon die ganze Zeit, stelle ich nicht an. Kriegst du das hin? Soll ich dir irgendwie helfen? Ja, jetzt kommt der Stempel. Jetzt kommt der Profi. Oh. Ein Glück, dass ich so gut gepolstert bin hier. Habt ihr schon? lass mir demnächst kleine Aufkleber drucken. Ja, haben wir ja festgestellt, die sind die doof. Die lösen sich. Die lösen sich auf. Aufkleber? Ja, haben wir einige Stellen gesehen in Logbüchern. Da haben die einfach so kleine Aufkleber, wie ein Stempel so groß, und kleben die auf die Lokseite. Aber die lösen sich mit der Zeit. Ja, ist nicht so gut, ne? Ja. Ja, wenn man die falsche Folie nimmt. Ja. Wer nicht lockt zur rechten Zeit, der lockt zu spät. Achso, nee. Hast du noch welche? Wir haben noch nicht aufgepasst. Also, wir hatten ja 11 Uhr gesagt. Ja, das habe ich extra gesagt. Dann können wir vorher noch ein bisschen und dann passt das an. Dann können wir vorher noch ein bisschen und dann passt das. Was, ja. Ein bisschen was jetzt? Passen oder? Loggen. Hm. Für kleines Geld ins Gräberfeld. Du musst aufpassen, dass du nicht reinstrahlst in sein... Was? Du musst aufpassen, dass du nicht reinstrahlst. Ich weiß, ich sehe das. Ja, verstrahl du mir die Hoden, Frau. Alle gute Schuhe an, das ist auch wichtig. Ein Stöppelschuh, das wäre ganz blöd da unten. Das ist nämlich so ein Gitter. Also mit Stöppelschuhen ist das nicht so gut. Ein Gitter? Ich wollte gerade sagen. Hör mal. Ich habe auch noch nicht erlebt, aber... Ich war in Mendig, in so einer Höhle, wo die früher so mit Ständerwerkzeug abgebaut haben, ne? Und da kommt dann so ein Grüppchen Damen in diesen Friseusentretern rein. Ups. So über dieses ganze Geröll, das war, jo. Und dann war da einer, der suchte von seinem GPS dieses Jogwheel. Das ist ihm runter. Da habe ich mir gesagt, warum ist der jetzt unterirdisch mit seinem GPS so, dass er dieses, ich hätte da den Rucksack getan, brauchst du doch nicht. Weißt du brauchst eine Taschenlampe, aber doch nicht so. Menschen, alles gut. Ja. Sehr schön. Ja, aber so sind sie, ne? Ja, muss auch unterirdisch funktionieren. Ja. Also wir waren dann, wir haben auch noch keine Thermen. Genau, ihr habt ja keine... Also er hat das so am Rand geschwiffen, um das... Ja, klein noch hier, ja. Ihr habt ja nur die Kaiserthermen gemacht, das ist bei einer Stadtführung. Beziehungsweise, wenn es halt wirklich um den Dombezirk gibt, weil es gibt auch Ausgrabungen unter der Domformation, wo man runtergehen kann, weil die ganz früh christliche Basilika gefunden worden ist. Also wirklich richtig früh, bis 318 gebaut. Und das ist für nördlich der Alpen sensationell sozusagen. Aber das hier ist auch sensationell, muss man sagen, weil es sonst nichts Vergleichbares im Römischen Reich gibt. Ah, echt? So, haben alle... Ah ja, dann können wir mal gleich lassen. Ja, vielleicht gehen wir ein bisschen in den Schatten, damit ich... Weil irgendwie muss gerade jeder in die Sonne oder irgendjemand in die Sonne. Nö, ist ja nicht so gut. Ich finde Schatten auch wesentlich netter. Ich bin auch froh, wenn wir gleich da unten sind. Da ist die Temperatur auch gut. Ja, wobei es heute ja viel angenehmer ist als gestern. Ach. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja, es kommt halt immer drauf an, ob man so für Hitze ist oder ob man das dann eher so unangenehm findet. Unangenehm. Team unangenehm. Ich auch. Das war mir zu heiß. So 25 Grad ist schön, was? Aber 25 Grad finde ich... Ich will doch nicht auf dem Grill. 20 Grad und maximal 50% Luftfeuchte. So sieht's aus. Alles andere ist unverschämt. Ja, Luftfeuchtigkeit ist hier in Trier immer ein bisschen ein Problem, weil wir haben oft eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Ja, haben wir gestern gut gemerkt. Ja, gestern war es wieder krass. Ja, dann herzlich willkommen hier zur Führung unter Maximin. Also wir werden jetzt gleich hier runtergehen. Ich mache jetzt hier oben eine kleine Einführung, erzähle euch ein bisschen was, was wir hier vor uns haben oder was wir gleich sehen werden und was hier ursprünglich gewesen ist. Und dann gehen wir runter und gucken uns das unten an. Und das ist wirklich, ich kriege jedes Mal Gänsehaut, das macht richtig Spaß. Also das ist was Besonderes, weil ihr merkt es ja, das ist abgeschlossen. Also hier kommt man nicht hin. Man muss hier wirklich diese Führung tatsächlich über die Dominformation buchen, damit man überhaupt runter kann mit einer Führung. Ja, ich habe euch hier mal mitgebracht einen Plan vom römischen Trier. Also so sah das aus. Augusta Treverorum hieß die Stadt damals, ist vom ersten römischen Kaiser Augustus gegründet worden. Also ihr wisst noch gar nichts über das römische Trier, oder? Doch, alles. Das ist alles alter Hut. Hier ist nicht so schön zum Aufmalen. Okay, hat er das gemacht? Ja, ja. Hat er keinen Plan dabei gehabt? Nee. Okay. Also so sah das aus. Dann hatte das auch mit den Straßen letztens sowas. Das hat er erklärt, ja. Alles auch super. Mit der Stadtmauer, Stadttoren. Ja. Aber genau, schön, das mal so zu sehen. Ja. Jetzt seht ihr, dass hier im Norden und im Süden schwarze Kreuze sind. Ach so. Und das heißt, da waren Begräbnisfelder. Denn im Römischen Reich war das so, dass man nie innerhalb des Stadtbezirks beerdigen durfte, sondern nur außerhalb. Nicht nur aus hygienischen Gründen, sondern das Pomerium, so hieß dieser Stadtbezirk, der mit der Mauer umrandet war, das war ein geheiligter Bezirk. Deswegen, wenn, dann gab es mal Ausnahmen, dass das innerhalb war für irgendwelche Heroen, aber normalerweise immer nur außerhalb der Stadt. Das heißt, es gab richtige Gräberfelder. Und wie sowas ausgesehen haben könnte, das seht ihr hier. Also diese Einfallstraßen, die waren von Grabdenkmälern gesäumt. Das muss man sich wirklich richtig prächtig vorstellen. Das hat was hergemacht. Und wie ihr seht, also man kann im Landesmuseum kann man solche Gräber sehen, also solche Grabdenkmäler. Ein Wahnsinnsfund, dass sowas überhaupt gefunden worden ist, weil das wurde natürlich alles abgebaut. Das meiste, was man abgebaut hat, ist es dann tatsächlich wiederverwendet worden. Also man hat das dann für andere Bauwerke benutzt. Und wie ihr sehen könnt, es war alles bemalt. Also die Antike, genau wie das Mittelalter, war nicht steinsichtig, sondern das war tatsächlich teilweise echt quietschebunt. Und mein Prof in der Archäologie, ich habe klassische Archäologie und Kunstgeschichte studiert, der sagte damals, als es darum ging, sagt er, stellt euch das so ein bisschen wie die Litfaßsäule der Antike vor, weil die Familien, die diese Grabdenkmäler hingestellt haben, die haben dann ganz häufig, außer ihrem Namen, auch noch Reliefs drauf gemacht, wo sie ihr Beruf verewigt haben. Also die berühmte Igler Säule zum Beispiel, die tatsächlich noch steht, eine ganz große Ausnahme, das waren Tuchhändler und da sieht man Tuchhandelsszenen und das war wie so eine Werbung dann natürlich für diese Familie, die diese Tuche dann verkauft haben. Ja, was ihr dann da sehen könnt, das ist ein sogenannter Pompa Funebris, also ein Bestattungszug. Und da seht ihr Musikanten, Klageweiber, ganz wichtig, gab es immer dabei. Und ihr seht, da ist so eine Bahre, wo dann der zu Bestattete, ich zeig's nochmal, wo der drauf liegt. Und der wurde dann in diesem Beerdigungszug zum Bestattungsplatz gebracht oder zum Verbrennungsplatz. Ja. Das ist noch ganz interessant, weil wir haben bis ins zweite, dritte Jahrhundert haben wir beides vorliegen. Also sowohl Verbrennung als auch Körperbestattung. Im dritten Jahrhundert ändert sich das aber hin zur reinen Körperbestattung. Und das ist auch das, was wir da drin gleich sehen werden. Das hängt wahrscheinlich ganz stark mit den frühen Christen zusammen, weil für die das sehr wichtig ist, dass der Körper im Ganzen bestattet wird. Wenn ihr euch mal umdreht, dann seht ihr da hinten schon Steinsarkophage. Also da werden wir gleich da unten. Über 1000 von denen hat man alleine hier gefunden, werden wir solche Sarkophage sehen, in denen die Menschen dann bestattet worden sind. Und wenn ihr mal guckt, da drüben, das ist der Rest eines sogenannten Isomas, also zwei Körper, durch eine Wand getrennt dann da bestattet werden konnte. Also wenn ein Ehepaar sich im Tod nicht trennen wollte, dann konnte man das in so einem Isoma machen, da bestatten lassen. Ja, hier in dem Bereich, wo wir uns befinden, Porta Nigra habt ihr ja sicher gesehen, wisst ihr, also nördlich der Porta Nigra war tatsächlich außerhalb und das hier war ein Begräbnisfeld. Ich habe jetzt hier mal sowas mitgebracht, das ist eine Skizze von einer Grabung. Also man gräbt es und dann wird das alles so gemacht, aufgenommen, genau, dass man das sehen kann. Und alles, was jetzt hier so rot ist, das sind Grabbauten, die sich hier so im dritten Jahrhundert etwa befunden haben, die aus der Zeit stammen. Und in der Zeit, also etwa um 300, hat man hier auch noch ein großes Gebäude hingestellt. Da habe ich auch nochmal eine Abbildung für euch. Das sah so aus. Weißhäuser mit einer umlaufenden Säulenhalle. Unten hat man Marmorinkrustationen gefunden, darüber Glasmosaike, also das muss recht schön gewesen sein, befand sich etwa da hinten. Ja, dann hat man um 300 einen ersten Zementerialbau gemacht. Zementerialbau, so heißt das, also ein Begräbnisbau. Der befand sich, wenn man sich das mal hier so anguckt, also hier dieses lilane Rechteck, man sieht hier nur noch einen Teil davon, ja. Das war der erste Zementerialbau in Nord-Süd-Richtung und den hat man dann später, einfach weil es ja beliebt war, sich da bestatten zu lassen und es nicht genug Platz war, in der Mitte des 4. Jahrhunderts hier nach Westen, alles was gelb ist, erweitert. Das war immer noch nicht genug, das hat man dann tatsächlich nochmal erweitert und so sah das dann mit der Osterweiterung aus. Und da seht ihr, man hat es dreischüttig gemacht und man hat diese roten Bauten, also alles, was aus dem 3. Jahrhundert ist, teilweise integriert. Das zeige ich euch unten dann aber nochmal genauer. Dieser Bau als der Materialbau, das heißt, ihr müsst euch das vorstellen als richtig großes Gebäude, in dem die Menschen bestattet worden sind. Dieser Bau hatte eine Länge von fast 100 Metern. Also einfach, um sich das mal klar zu machen, was für Riesenausmaße das hatte. Wart ihr in der sogenannten Basilika hier gewesen? Heute Kirche des Erlösers, evangelische Kirche? Nee? Schade, weil die ist 70 Meter lang und das kann man schon nicht erfassen. Die ist riesengroß, also unheimlich hoch, 70 Meter lang und da denkt man schon, wow. Zweimal Grundstück. Nochmal 30 Meter länger. Also das muss ein gigantischer Bau gewesen sein. Also, so sah das aus, komme ich dafür dann unten nochmal näher drauf zu sprechen. Diesen Bau, daraus hat man dann irgendwann eine Kirche gemacht. Das hat man einen Estrich, also einen Boden eingezogen, hat da eine Kirche draus gemacht. So sah das übrigens dann aus. Also schätze mal, dass das ausgesehen hat, das Ganze. So im 6. Jahrhundert wurde daraus eine Kirche und spätestens im 7. Jahrhundert hat sich ja dann auch ein Kloster angesiedelt. Und das Kloster, das sich daraus entwickelt hat, das Benediktinerkloster St. Maximin, das war wirklich reich. Das war mächtig, das war reichsunabhängig. Wisst ihr, was das ist? Reichsunabhängig? Soll ich mal erklären, das ist allein von dem Kaiser untertan gewesen. Was ganz Besonderes. Also stand nicht hier unter der Stadt, sondern war wirklich ganz unabhängig. Dieser Bau wurde dann zerstört und zwar beim Normannensturm 882. Wer eine Stadtführung macht, hört das immer, das ist ganz wichtig. Normannensturm wurde hier ganz viel zerstört und dann hat man den in Umgebung. Ja, genau. Genau, die Wikinger. Das war die wollten nur handeln. Berühmte Wikingerzeit. Ja, alles kaputt gemacht. Aggressives Handeln. Über die Flüsse tatsächlich. Genau. Der Drachenboden. Also, die kam ja bis Paris. Die kam ja bis Schweiz. Ja, und dann hat man das im 10. Jahrhundert in ottonischen Formen als Kirche neu aufgebaut. Die hatte dann hier, Moment, man sieht es hier, eine Vorhalle, also ein Atrium. Ja. Dann hatte die Apsiden nach Westen drei Stück, Apsiden nach Osten. Wisst ihr, was Apsiden sind? Okay. Das sind diese Rundungen. Also wenn ihr hier zum Beispiel an einem Chor, Chorbereich ist immer das Sanctuarium, also der heilige Bereich, wo der Altar auch in der Regel steht. Und dieser Abschluss ist in der Regel rund oder polygonal. Und das ist, also das ist diese Apsis, der Abschluss. Und nochmal im Osten. Ja, dieser Bau, das wissen wir nicht ganz genau, im 13. Jahrhundert ist der auf jeden Fall gotisiert worden. Es gibt Altarwein, es wird auf jeden Fall in Gewölbe eingezogen und der wurde dann 1521 wieder zerstört unter Franz von Sickingen. Im Geschichtsunterricht haben vielleicht welche davon gehört, das war der letzte Ritter Deutschlands, war ein Raubritter und der hatte hier Trier belagert und das Gebäude zerstört. Und dann hat man es in spätgotischen Formen nochmal neu aufgebaut. So sah das aus. Ja. Schlussweihe war 1621 und hat richtig, richtig lange gedauert. Und was ihr jetzt hier im Osten sehen könnt, also das ist eigentlich der Apsisbereich, Chorbereich, und was ihr hier im Osten sehen könnt, dieser Anbau, das ist eine Außenkrypta. Das ist was ganz Besonderes, das gibt es eigentlich nur sehr selten. Die Krypta ist ja eigentlich der Bereich unterm Chor im Erdreich, wo Reliquien und sowas sind. Hier hat man den hier weiter, also außerhalb gebaut und das ging noch bis in diese Straße hinein. Also das bis hier etwa in diese Straße der Reichsabtei hinein. Dieser Bau hat nicht lange bestanden. Ich habe ja gesagt, Schluss war 1621. 1674 ist er unter den Reunionskriegen wieder zerstört worden. Und zwar war Trier von den Franzosen belagert und der französische General hat alle Kirchen und Klöster, die um Trier drumherum lagen, gesprengt. Weil er gesagt hat, er will Überblick haben, wenn Feinde sich nähern. Und den Bau, den wir jetzt sehen können, der ist 1680 bis 1684 gebaut worden. Unterm Abtenn. Und ja, das ist eigentlich so neo-romanisch, neo-gotisch. Also das ist, eigentlich hätte man das dann eher so barock machen müssen, aber da hat man sich dann dafür entschieden, das eher so an die alten Formen anzugleichen. Habt ihr noch Fragen? Gehen wir jetzt runter. Yay! Gut. Bist du denn schon am Aufnehmen? Klar. Jetzt, genau. Der dicke alte Mann mit dem Puschel. So sieht's aus. Ja, hier hat Kellertreppe ja eine ganz neue Bedeutung. Das ist eine große Tür, mein lieber Tolli. Ja, die ist auch echt schwer. Hat der Mann zweimal abgeschlossen? Ja, hat die Mann zweimal abgeschlossen. Sicherheit geht vor. Ich habe nach der Corona-Epidemie war hier alles, war ich glaube ich die erste, die hier wieder eine Führung machen durfte. Und da war hier alles für Spinnweb. Das war lustig, als ich das dann aufgemacht habe. Diesmal echt massiv, ja. Ja, ich muss dich leider enttäuschen, so richtig kühl ist es hier drin leider nicht, wie du merkst. Und ja, das war mir eigentlich klar. Aber feucht. So, ich bräuchte jetzt jemand, der das hier mitnimmt. Das ist eigentlich wirklich nur so zur Sicherheit. Würdest du es machen? Ja. Sollen wir die Rucksäcke? Ja, einfach hier lassen. Es ist ja außen abgeschlossen. Ich kann auch hier noch abschließen. Also hier kommt sonst keiner rein. Und die Tür zu, ja, auf jeden Fall. Und es wäre super, wenn noch irgendjemand, ach, das könntest du machen, weil du eh in meiner Nähe bist, zum Leuchten. Bitte? Darf man ein Fotos machen? Nee. Nein, das durfte. Du nicht gefragt, entweder. Das durften noch, ja, ich hätte es ja trotzdem mitgekriegt, so ist es ja nicht. Das durften noch nicht mal wir, als wir die Ausbildung gemacht haben. Wir sind einmal durchgeführt worden. Durften keine Fotos machen, das war ein bisschen schwierig. Siehst du das Foto entstanden, was im Kopflisting ist? Ich gebe dir die mal zur Sicherheit wieder. Das ist vom Internet runtergeladen. Ja. Ich soll ja leuchten. Ach, du hast eine bessere. Weiß nicht, ob die besser ist, aber die ist mir handlicher. Okay. Gut, gehen wir mal. Ob ihr passt. So. Also, jetzt hier nochmal, wo wir uns befinden. Also, ihr seht hier nochmal einen Grundriss von der zur Materialanlage, von dem zum Materialbau. Wir sind jetzt hier. Und was ihr da unten sehen könnt, also dieser Raum, diese Mauer ist nachträglich eingezogen worden, die war eigentlich größer. Aber das hier und auch das Gewölbe, das ist tatsächlich römisch und zwar aus dem 3. Jahrhundert. Das ist dieser Raum hier. Dieser rote. Sagt ja, alles, was rot ist, ist aus dem 3. Jahrhundert, ist also älter als dieser zum Materialbau. Das heißt, den hat man hier integriert. Und wir wissen, dass Maximin, das ist ja St. Maximin hier, die Kirche, auf Maximin geweiht, das war ein Trierer Bischof gewesen, dass dieser Maximin, dass der da unten bestattet gewesen ist. Und zwar deshalb, weil Gregor von Tours Mitte bis Ende des 6. Jahrhunderts, also irgendwie innerhalb der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts hier in Trier zu Besuch gewesen ist und was berichtet. Der berichtet nämlich, dass ein Archdiakon des Ehebruchs bezichtigt worden ist. Also die durften heiraten, aber die durften eben nicht ihre Frauen betrügen. Und man ist dann mit diesem Schuldigen oder Beschuldigten zum Grab des heiligen Maximin runtergegangen, damit er mit einem Reinigungsritual am Grab des Heiligen seine Unschuld beweisen konnte. Und Gregor von Tours berichtet es und erklärt ganz genau und beschreibt, wie man darunter ist, durch diese zwei Gänge dann in diesen mittleren Raum hineingekommen ist. Und als man es hier ergraben hatte, hat man festgestellt, das ist wirklich ganz genau so, wie Gregor von Tours das beschrieben hat. Also wir wissen, in dieser Zeit war da unten das Grab von Maximin. Sein Vorgänger Acritius lag da auch und Niketius, der das Ganze zur Kirche hat umbauen lassen, der ist da auch noch hingelegt worden. Alle drei in Sarkophagen. Als man dann diesen ottonischen Bau gemacht hat, den ich euch gezeigt habe, ihr erinnert euch, ne, mit den Apsiden, ja. Ich gesagt habe mit den Apsiden, hat man die aber nach hier oben verlegt, die Sarkophage, weil da unten hatte man tatsächlich Probleme mit Grundwasser. Es war halt sehr, sehr feucht gewesen. Dieses Mauerfeld hier, das müsst ihr euch geschlossen vorstellen. Also hier war normalerweise ein geschlossenes Mauerfeld. Und man hat dann da unten eine Kapelle hineingebaut, von der man von Osten aus hineingehen konnte. Und in diesem Feld, was ihr hier sehen könnt, da hat man dann bei Grabungen diese Wandmalerei gefunden. Also um 900. Das ist eine Kreuzigung Christi und das ist was ganz, ganz Besonderes, weil wir aus der Zeit einfach unglaublich wenig Bildwerke haben. Also sowas zu finden und die Restauratoren haben es dann auch geschafft, das abzubauen. Also das ist wirklich jetzt mittlerweile im Museum am Dom zu finden. Warum lässt man es nicht hier, wo es hingehört? Zum einen, damit man es sehen kann und auch zum Schutz. Also sowas, ihr merkt ja, das ist ja hier feucht, das ist natürlich nicht gut für so eine Wandmalerei. Und um das zu schützen, wird das ins Museum gebracht normalerweise. Ich finde es einfach fantastisch, dass man solche Methoden schon hat. Also dass man solche Techniken hat, dass man sowas wirklich so abnehmen kann, dass das im Museum wieder angebracht wird und dass man das nicht sieht, dass das abgenommen worden ist. Ja, dann wollte ich euch hier was zeigen, wenn ihr euch mal umdreht. Ich glaube, jetzt müsst ihr, ja gut, also hier will ich auf jeden Fall was aufzeigen. Ihr solltet also da ein bisschen stehen bleiben. Das eine, was ihr sehen könnt, ist, dass es hier eine frühere Grabgruft da, ne, also aus dem 3. Jahrhundert, die man dann einfach hier gelassen hat. Das heißt, diese Sarkophage, die ihr da sehen könnt, die sind in situ. So nennt man das in der Kunstgeschichte und klassischen Archäologie, das ist ein Fachbegriff. Das heißt einfach, die sind genau da gelassen, wo sie ursprünglich waren. Also man hat da nichts dran verändert. Wenn ihr mal guckt, dann seht ihr, dass diese Sarkophagdeckel ein bisschen wie ein Dach aussehen. Und das hat man bewusst so gemacht. Der Sarkophag galt als das Haus des Toten. Und deswegen hat man die Deckel als Dächer gemacht und manchmal sieht man das auch nochmal, dass man so Schindeln drauf eingesetzt hat. Hier jetzt allerdings nicht. Diese Zwischenstege, das ist ein ungelöstes Rätsel. Wir wissen nicht, wofür die tatsächlich da gewesen sind. Also wenn ihr eine gute Idee habt, die sind auch massiv. Also die sind nicht ausgehöhlt, sondern die sind tatsächlich massiv. Keine Ahnung, wofür das war. Was ihr hier auch sehr schön sehen könnt, ist, dass man, das seht ihr unten noch viel öfter, dass man hier auf die Sarkophage teilweise das Mauerwerk draufgestellt hat. Das finde ich immer wieder absolut faszinierend, dass die das dann trotzdem aushalten. Naja, aber dann hast du ja möglicherweise nicht nur oben diesen schmalen First, sondern eine Auflagefläche oder vielleicht auch irgendwas, wo du da zur Not auch eine Säule draufstellen kannst, ja, aber warum, wenn das massiv ist. Ja, aber warum sollte man da eine Säule draufstellen? Das weiß ich gar nicht, wenn sie da ein Mauerwerk auch draufgestellt haben. Nee, aber das ist ja aber wirklich aus der späteren Zeit. Das ist aus der Kirchenzeit, wo man das draufgestellt hat. Als das hier als Materialbau, als Begräbnisbau genutzt worden ist, da hat man das nicht gemacht. Da hat man da nichts auf die Sarkophage drauf gemacht. Da hat man schon auch einfach die Totenruhe geehrt und gab keinen Grund, da was draufzustellen. Hallo, ich bin's, die Stimme aus dem Off. Diese Stelle eben mit dem verstärkten First, die merken wir uns mal, die wird nachher noch wichtig. Denn vielleicht habe ich ja die Lösung. Aber ich möchte nicht vorgreifen. Deswegen noch ein kleines bisschen Geduld. Ja, dann geht's hier um diesen Sarkophag aus dem 3. Jahrhundert. Und das ist was Besonderes, weil der nämlich im Gegensatz zu den meisten anderen reliefiert ist. Das heißt, er stand auf jeden Fall ursprünglich mal offen in einem Grabraum, sonst hätte man ja die Reliefs nicht gesehen. Diese ganzen anderen Sarkophage, die waren, das werden wir unten gleich sehen, in der Erde eingelassen. Das heißt, es hat überhaupt keinen Sinn gemacht, die Seiten irgendwie zu verzieren. So, und wenn ihr mal guckt, dann seht ihr hier in der Mitte eine Figur mit einem Schaf über den Schultern. Und nach dieser Figur ist dieser Sarkophag benannt. Das ist nämlich der sogenannte Schafträger-Sarkophag. Das war ein Symbol, das es bereits bei den Paganenkulten, also bei diesen ganz anderen Kulten im Römischen Reich gab. Es war ja ein viel Religionenreich sozusagen. Und dieser Schafträger, der galt als Symbol für Philanthropie, also für Menschenfreundlichkeit. Hier ist er aber von den frühen Christen genutzt worden. Und das sieht man sehr schön an dem Motiv hier links davon. Das ist nämlich eins, was wahrscheinlich alle erkennen können. Das sind nämlich Adam und Eva. Und dann seht ihr auf der rechten Seite drei Männer und da sind Flammen unten. Seht ihr das? Das sind Flammen, die züngeln und diese Männer haben die Hände so erhoben. Und das ist eine Szene aus dem Alten Testament, die die meisten wahrscheinlich nicht kennen. Sagt euch was, die Jünglinge im Feuerofen. Ich bin immer wieder überrascht, wenn das tatsächlich mal jemand weiß. Es gibt tatsächlich Leute, die die Szene kennen, da bin ich dann schon immer ganz überrascht drüber. Das war während der babylonischen Gefangenschaft der Juden. Da hat der damalige König Nebukadnezar verfügt, die Juden müssten auch seine Götter anbeten. Das ging für die Juden nicht, genauso wie für die Christen, weil es gibt nur einen Gott. Das dürfen sie also nicht. Diese drei Jünglinge haben das deswegen auch verweigert, diese Anbetung, was meist mit einer Opferung einherging, und sind deswegen zur Strafe in einen Feuerofen gesteckt worden. Also war eine Hinrichtung. Kann man sich vorstellen als einen sehr großen Keramikofen, der dann angezündet worden ist. Es soll ihnen dann ein Engel erschienen sein, der gesagt hat, euer Glaube wird euch retten. Und natürlich war das dann so, ne? Ein Wunder. Nach 3 Tagen wurde der Ofen, gingen die Feuer aus, der Ofen wurde geöffnet und die 3 Jünglinge kamen unversehrt raus. Also eine Errettungsszene. Und das hier mit diesen Händen, die so erhoben sind, das ist ein Betgestus. Also bevor man so gebetet hat, hat man das tatsächlich so gemacht und daran kann man das dann auch erkennen. Und solche Errettungsszenen, die waren bei den frühen Christen sehr, sehr beliebt. Einfach um klarzumachen, ja, wir sind, ne, hier Adam und Eva, wir sind Sünder alle durch die Erbsünde, aber wenn wir an Jesus und an Gott glauben, dann werden wir alle errettet. Und so ist dann auch dieser Schafträger ein Symbol für Jesus Christus. Für den Hirten aus dem Neuen Testament, der seine Herde im Stich lässt, um ein einziges Schaf zu holen, zu finden, wie man da auch sehen kann. Habt ihr noch Fragen? Ja, bei mir fällt was Ähnliches auf. Ja. Max und Moritz von Wilhelm Busch, die waren am Schluss nämlich auch im Ofen, sind gebacken worden. Und die waren ja auch böse und haben sich wieder rausgefressen. Sisse, und ich glaube, der Wilhelm Busch, der hat damals diese Szene gelesen gehabt. Dieser alte Plagiator, glaube, jetzt damals, haben wir's. Damals war man insgesamt ein bisschen bibelfester, als, ne, wir das heute sind. Und da hat er das abgekupfert. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Weiß ich's. Eine Frage noch zu den Kosten. Fragst du mich gerade, will ich da auch den Langweg auch auszuschlagen? Wer wurde hier bestattet? Wer hat sich leisten können? Gab es ein Armenfeld oder wurde jeder auf den Staatskosten bestattet? Das ist eine sehr gute Frage, tatsächlich, weil solche Sarkophage waren teuer. Und zwar auch die, die keine Reliefs drauf haben, die waren auch schon richtig, richtig teuer. Und ich werde nachher auch noch mal ein bisschen was zu den Bestatteten sagen, weil wir an eine Stelle kommen, wo man sowas noch sehen kann. Das war hier tatsächlich die Trierer Oberschicht, und zwar die christliche Oberschicht. Also es war einfach so, dass dadurch, dass hier wahrscheinlich die Heiligen schon relativ früh lagen, dass man sich einfach in der Nähe der Heiligen bestattet lassen wollte, weil das natürlich Fürsprecher im Jenseits für einen ist. Ne? Also das war tatsächlich eine teure Angelegenheit. Wer ärmer war, hat sich, wie wir heute, in einer Holzkiste bestatten lassen oder einfach nur in einem Leichentuch und dann in der Erde. Aber diese Sarkophage auf jeden Fall eine teure Angelegenheit. Noch Fragen? Dann gehen wir jetzt runter. Also ihr müsst alle auf den Stegen bleiben, bitte. Hier müsst ihr den Kopf einziehen. Wollen das alle? Verzeihen. Fahr mal ruhig an. Oder pass auf, ich gehe mal hier auf die Ecke und ihr geht mal an mir vorbei. Machen wir so. Weitergehen, weitergehen, hier gibt's nichts zu sehen, weitergehen. Das ist ja sehr geschickt mit der Aufnahme. Bist du immer bei mir in der Nähe und kriegst alles gut mit. Ja, siehste. Du stehst aber auch immer im Weg, also ich. Ja, nicht zu weit gehen, weil sonst seht ihr ja das nicht, was ich hier gleich zeige. Du kannst auch da stehen bleiben, glaube ich. Ja, ne? Ja, ja, genau. Ja. Also da könnt ihr euch auch noch da so ein bisschen verteilen. Also nochmal ein bisschen was dazu, wo wir uns jetzt befinden. Und zwar, am besten leuchtest du dann auch nochmal. Ja, das sieht man hier nicht so gut. Hier ist unten drunter, unter den Farbigen, seht ihr noch so ein bisschen den Grundriss von den späteren Kirchen. Und wir stehen jetzt tatsächlich hier vor den Grundmauern einer Apside am Seitenschiff dieses ottonischen Baus aus dem 10. Jahrhundert. Dann seht ihr hier Steinsarkophage. Und hier sieht man das gerade auf dem ich jetzt hier bin, dass man die tatsächlich in die Erde eingelassen hat. Ja? Dann kamen die Bestatteten hinein und dann hat man den Deckel draufgelegt. Den Deckel hat man öfter auch mal zugemörtelt oder verklammert, einfach auch wegen Geruchsbelästigung, weil das war ja hier ein offener Raum. Die Sarkophage waren zwar in der Erde versenkt, aber da war teilweise nicht viel Erde drüber. Manchmal hatten wir noch Grabinschriften, da werden wir nachher noch eine Tafel sehen. Und man musste da was dagegen tun. Das hat man auch manchmal gemacht, indem man Eichenspäne, Holzspäne, in den Sarkophag gelegt hat oder indem man die Leichname in ein Gipsbett gelegt hat in dem Sarkophag. Schön ist das, wenn man dann den Hohlabdruck, also wenn man das dann findet und den Hohlabdruck machen kann. Das ist ganz toll. Was ihr auch sehen könnt, sehr eng beieinander. Also es war offensichtlich sehr, sehr beliebt, sich hier bestatten zu lassen. Und alles in Ost-West-Richtung. Und zwar mit den Köpfen im Westen auf einem kleinen Kistchen drauf, sodass die Bestatteten praktisch nach Osten gucken konnten. Und das hat seinen Sinn. Genauso wie Kirchen geostet sind, weil von Osten, Jerusalem, Bethlehem und so, da kommt das Heil her und von Westen kommt immer alles Böse. Das ist so die Vorstellung. Deswegen hat man im Westen auch häufig Michaelskapelle zum Beispiel. Also Michael, der Erzengel, der den Drachen besiegt hat, als Hüter gegen das Böse. Und deswegen eben diese Ausrichtung tatsächlich. Wenn ihr euch mal umdreht, dann seht ihr da eine Säule, einen Säulenstumpf. Da hinten ist auch noch einer und der ist auch bemalt. Und das ist das, was ich euch erzählt habe, dass man das hier im Osten, das hat man um 380, diese Osterweiterung gemacht, dass man das tatsächlich dreischiffig gemacht hat. Wir werden ganz am Ende da auch nochmal eine Abbildung zu sehen. Ja, ich habe auch tatsächlich noch eine Abbildung, die ist veraltet, aber einfach, um sich das mal vorzustellen. Das ist einfach wirklich ein großer, großer Raum war. Auch hoch. Auch wahrscheinlich sehr hoch, ja. In dem dann die Sarkophage in den Erdboden versenkt worden sind. Noch was dazu, wie beliebt es war. Ihr seht, dass hier... jetzt gerade die Batterie ein. Da geht's wieder. So, dann seht ihr, dass hier dieses Sarkophagdeckel abgeschraubt worden sind. Man hat teilweise das tatsächlich so gemacht, dass man mehrere Lagen gemacht hat. Also nicht nur eine Lage, sondern als die dann voll war, hat man die Deckel abgeschraubt, weil die einfach viel Platz weggenommen haben und hat dann nochmal eine Lage mit Sarkophagen draufgestellt. So, irgendwelche Fragen hierzu? Ja, sind da jetzt noch Knochen drin oder haben wir das alles ausgeräumt? Nein, man hat es nicht ausgeräumt. Also man musste manche Sarkophage rausholen. Also wir sehen jetzt nicht alle, sondern man musste welche rausholen. Die sind teilweise auch jetzt im Landesmuseum untergebracht. Aber man hat eigentlich immer versucht, hier die Bestattungen nicht anzutasten. Einige, die ins Landesmuseum gekommen sind, die hat man allerdings untersucht. Da werde ich nachher ein bisschen was drüber erzählen, einfach um anzugucken, was haben die angehabt, was hatten die für Grabbeigaben, hatten sie überhaupt welche. Aber in der Regel hat man hier einfach nichts gemacht. Das Lustige ist, also wenn ich hier Schulklassen führe, die wollen immer reinleuchten, die wollen immer gucken. Das heißt, da sind Löcher und dann wird reingeleuchtet. Na, da ist ja gar nichts drin oder man sieht ja gar nichts. Das liegt daran, dass vieles tatsächlich zerstört wird in so einem Sarkophag. Also normalerweise erhalten sich ja Knochen wunderbar. Das ist das, was wir eigentlich immer finden bei Grabungen. In so einem Sarkophag ist es aber anders. Der hieß schon in der Antike Fleischfresser, weil tatsächlich die Knochen zerstört werden und sich dafür andere organische Materialien wie Haare und Stoff erhält, was total selten ist und eigentlich ein totaler Glücksfall, weil man da dann wirklich auch was über die Kleidung aussagen kann. Werde ich nachher aber nochmal drauf zu sprechen kommen. Kommen denn Mäuse hier rein, dass die durch die Löcher rein sind? Und die Knochen fressen rein? Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch keine gesehen, aber die sind nachtaktiv. Ne? Also es könnte durchaus sein. Dass es früher so war, dass da die Mäuse noch. Achso, ja, da waren ja aber keine Löcher und das war ja wirklich unter der Erde. Sagen wir es mal so, also wenn du bei mir in eine Wiese gehst, ne, hinterm Haus. In der Erde, da ist ein Gangsystem und ganz viele Mäuse. Ja, aber ich denke eher mal nicht, weil es war ja ein abgeschlossenes Gebäude, obwohl wir haben in unserem alten Haus auch schon Mäuse gehabt. Also, von daher, wenn sie wollen, kommen sie schon irgendwie rein. Keine Ahnung, kann ich gar nichts zu sagen. Ist das hier vorne ein Kindersarg, weil der ein bisschen kleiner ist? Ja, ja. Werden wir gleich noch mehr davon sehen und da werde ich auch noch mal was dazu erzählen. Dann, ja, wie machen wir das jetzt? Geht ihr mal ein Stückchen nach hinten, aber bitte nicht aus dem Raum raus. Da ist nochmal so ein bisschen mehr Plattform, da spätestens anhalten. Du musst da hinten bleiben. Ich bleib bei der Chefin, so sieht's aus. Also, die Chefin könnte gerade ein bisschen Hilfe gebrauchen. Dankeschön. Vorsicht Deckenhöhe, Vorsicht Stufe. Ja, da hinten geht nochmal eine Stufe runter. Also wer groß ist, sollte bitte dann da hinten sich hinstellen. Ich werde jetzt gleich hier, ihr seid eigentlich zu weit, ihr müsst wieder zurückkommen. Da ist es ein bisschen niedriger, also die Großen sollten da hingehen. Das geht gerade so, knapp. Also jetzt kommt zu mir. Du solltest vielleicht lieber runtergehen. Ja, genau, also... Bei euch geht's, ne? Geht. Aber so sehr knapp. Mal, die Haare berühren, glaube ich. So, wo habe ich das nochmal? Also, ihr erinnert euch, dass ich gesagt habe, es gab einen ersten Begräbnisbau. in Nord-Süd-Richtung, hier sieht man noch diese lilanen Mauern. Der hier in diese Richtung ging, der war 17 auf 10 Meter etwa groß. Also das war schon was Größeres, deswegen kann man auch davon ausgehen, dass es nicht eine Familie gewesen ist, sondern wir vermuten, dass es ein sogenannter Begräbnisverein war. Also die Römer hatten unglaublich viele Vereine für alles Mögliche und so ein Begräbnisverein, der war wie so eine Sterbeversicherung bei uns. Der hat gewährleistet, dass man dann später eben hier bestattet werden konnte. Wenn ihr mal guckt, dann seht ihr hier der Rest der östlichen Außenmauer dieses Baus. Und der liegt tatsächlich an dem einzigen ergrabenen Weg, der hier lag, Kiesweg. Es muss mehrere von diesen Wegen gegeben haben, wie bei Friedhöfen heute auch, damit man zu den ganzen Grabdenkmälern kam. Aber das ist der einzige, der ergraben ist. Und das ist super, dahin leuchten. Wenn ihr da mal guckt, dann seht ihr hier Schleifspuren. Das heißt, hier war der Eingang, hier war die Tür, war also tatsächlich an diesen Weg hier angelehnt. So, und wenn ihr euch umdreht in die Richtung, dann guckt ihr mal, dann seht ihr noch Verputz und Bemalung. Also das war die westliche Außenwand dieses Baus. Und natürlich habe ich da auch eine Abbildung dabei, weil die Archäologen ja immer versuchen, alles zu rekonstruieren. So sah diese Bemalung aus. Deckenbemalung gab es wahrscheinlich auch. Oder hat man nicht sehr viel gefunden? Das Hinterbliebenen konnten dann ihre Verblichenen besuchen. Ja, das kannst du sehen. Ja, das war auch ganz wichtig. Da werde ich auch gleich noch mal was dazu erzählen. Ja, ach, da hat noch jemand eine Tasche. Ja, klar, die Geocache. Natürlich! Ja, sehr schön. Noch Fragen hierzu? Was ist mit dem Schriftzug auf dem Stein da unten? Da unten. Das ist eine sogenannte Spolie, das heißt ein wiederverwerteter Stein, das nennt man Spolie. Und das Interessante ist, das sieht man hier jetzt auch wieder, wenn die mit einer Inschrift drin waren, dann steht die Inschrift immer auf dem Kopf. Oh. Wir haben keine Ahnung warum, weil sie steht auch auf dem Kopf, wenn man sie nicht sieht. Sie wird immer praktisch entwertet, was auch immer. Wir haben keine Ahnung, warum das so ist. Der Mittelalter-Archäologe Lukas Clemens hier, mittlerweile auch Professor hier an der Uni, der meint, es wäre apotropäisch, also es wäre unheilabwehrend, dass man diese Inschrift dann auf den Kopf stellt. Aber das ist immer so. Wenn ihr sowas seht, könnt ihr dann jetzt angeben, das ist eine Spolie. Das jetzt auch? Kannst du nur aus dem Himmel lesen. Das sind Wörter, die am Aussterben sind. Ich kenne nur ganz wenige. Dann lasst ihr mich am besten jetzt nochmal. Das ist tatsächlich von den Grabungen her. Weil die Sachen mussten ja angehoben werden, diese Sarkophage. Man muss ja gucken, man muss wirklich von oben nach unten durchgraben. Und dann muss man gucken, wie tief geht das. Und hat teilweise einfach Sarkophage dann auf die Seite legen müssen. Und um dann, 91, um dann klarzumachen, wo die hingehören, musste man die natürlich dann bezeichnen. Wie man das bei der Frauenkirche in Dresden mit den Steinen zum Beispiel auch gemacht hat, die man da abgebaut und dann wieder eingebaut hat. Lässt du mich mal mit? Ja. Danke. Ah, der Puschel muss kuscheln. Bedankt. Ich habe eine praktische Frage. Warum hat man Sarkophage aus Stein gemacht, nicht aus Holz? Wegen der Haltbarkeit? Ja, hätte ich jetzt erstmal, also ich habe da keine fachliche Frage drauf. Da könnte ich jetzt nur mit meinem gesunden Menschenverstand wegen der Haltbarkeit. Und es macht natürlich auch mehr her. Ne? Also das ist einfach diese teurere Variante. Und da das hier alles die Trierer christliche Oberschicht war, man wollte ja auch immer repräsentieren. Es musste schon der Rolls-Royce unter den Särgen sein. Aber dann brauchen wir auch 10 mal mehr Leute, die das hier entschleppen. Ne? Ja, da werden wir auch, das ist nämlich ein interessantes Thema, da werden wir auch gleich noch was dazu hören. Die Sackträger. So, dann seht ihr hier, das ist allerdings nur ein Abguss, eine solche Inschriftentafel, Grabinschrift, hatte ich euch ja schon gesagt. Wir haben hier in Trier eine extrem hohe Dichte an solchen Grabinschriften. Normalerweise ist es so, also wir haben in Rom, da gibt es die meisten solcher Marmor- und Grabinschriften aus der Zeit, 30.000. Das ist natürlich wahnsinnig viel. Die zweitgrößte Quelle ist Karthago mit 5.000, also schon deutlich weniger. Wir haben hier in dieser Provinz, also Mainz, Bonn zusammen, Köln, Bonn zusammen, die haben irgendwie 50 und Mainz 30 Grabinschriften, wir haben fast 1.000. Also das ist schon irrsinnig viel. Und aus solchen Grabinschriften kann man einfach auch total viel herauslesen. Jetzt seht ihr hier, hier steht Aurelia Dulcissime Infanti. Lateiner dabei? Infanti ist doch Kind. Oder? Irgendwas mit Kind. Ja, Aurelia, Aurelia Dulcissime Infanti. Aurelia, dem süßesten Kinde, genau. Dann stehen hier die Eltern dabei, Servandus und, ach, jetzt habe ich den Namen der Frau vergessen, aber ist ja nicht so wichtig. Und das ist interessant, steht dabei nicht die Jahreszahl, aber wie alt dieses Kind geworden ist. Und zwar steht das ganz häufig dabei, das ist so eine Formel, die man da nimmt. Und da steht es immer bis auf den Tag genau. Und diese Aurelia, die wurde 2 Jahre, 4 Monate und 8 Tage alt. Also wirklich ein Kleinkind. Und da sind wir dann schon dabei, ihr seht ja da hinten Kindersarkophag, da nochmal ganz kleine Kindersarkophage. Man kann an solchen Dingen dann auch einfach sehen, wie war das mit der Sterblichkeit. Und da kann man dann rauslesen, die Kindersterblichkeit war damals einfach immens hoch. 1/3 aller Bestatteten hier sind Kleinkinder gewesen. Also eine irrsinnig hohe Kindersterblichkeit. Und die wiederum hat natürlich das statistische Alter damals ziemlich gedrückt. Man konnte sehr alt werden. Also man konnte über 80 Jahre alt werden. Galla Placidia zum Beispiel, die ist, glaube ich, mit 82 oder 83 Jahren gestorben. Aber die Kindersterblichkeit war eben extrem hoch. Eine andere große Gruppe von Bestatteten sind junge Frauen im gebärfähigen Alter. Kann man sich vorstellen. Geburten waren einfach extrem schwierig. Ist da irgendwas schiefgegangen, konnte das schon. Oder man ist... Die Frauen sind im Kindbett gestorben. Und das kann man dann auch sehr, sehr schön einfach aus diesen Grabinschriften herauslesen. So haben wir zum Beispiel eine Grabinschrift, wo eine Frau drin bestattet ist. Der Mann hat das gespendet, also ihr Ehemann. Und der schreibt, sie ist 28 Jahre alt geworden. Und von diesen 28 Jahren war er 15 Jahre mit ihr verheiratet. Das heißt, die haben mit 13 geheiratet. Und das war so ein übliches Alter, weil es war damals tatsächlich so, dass junge Mädels in dem Moment, wo sie ihre erste Periode hatten, galten die als heiratsfähig. Und das hat das natürlich nicht verbessert, diese Situation, dass die dann auch gerne mal im Kindbett gestorben sind. Noch Fragen? Achso, vielleicht das noch genau. Also man hat dann diese Grabinschriften als Marmorplatten in solche weiteren Steinplatten eingelegt und die dann auf den Sarkophagen. Also man hat über die Sarkophage nochmal ein bisschen Erde gemacht und dann diese Platten draufgelegt. Wurden immer nur die Alter, also 28 oder so Jahre gestorben, so ohne die Jahreszahlen, dass man nicht so genau wie bei den Kleinkindern, aber... Jahreszahlen sind da nie drauf. Sind da nicht, ne? Also immer nur das Alter selber. Ja, also wirklich bis auf den Tag genau. Also auch nicht immer, aber schon sehr, sehr häufig. Und dann, ach, das habe ich fertig beinahe vergessen, noch ganz wichtig... Seht ihr dieses Symbol hier in der Mitte? Es ist angeknackst, also man sieht es nicht mehr so ganz. Das sieht aus wie ein X, in das ein kleines P hineingeschrieben ist. Das ist ein sogenanntes Christogramm. Das ist eine schöne Safari zu. Pax Christi. Christogramm. Das heißt, das sind die Anfangsbuchstaben von Christos in Griechisch. Also das Chi, das X, und das P, das ist das Ru. Die Anfangsbuchstaben, und das waren... Das erste Erkennungsmerkmal der Christen, das haben die normalerweise in dieser frühen Zeit genutzt, weil, macht eigentlich Sinn, das Kreuz, das war ein Hinrichtungs- und Folterinstrument. Das wollte man erstmal nicht nehmen. Und erst als Konstantin der Große das verboten hat als Hinrichtung, dann hat es aber immer noch ein bisschen gedauert, bis sich das dann überhaupt als Symbol etablieren konnte. Und dann seht ihr hier Alpha und Omega. Ich bin der Anfang, ich bin das Ende. Und das sind dann so die Belege dafür, dass wir wissen, das war hier tatsächlich die frühen Christen, die sich hier haben bestatten lassen. Dann den Fisch findet man hier nicht. Nee, nur das Christogramm tatsächlich. Geht ihr mal bitte auf die Plattform da hinten? Ich habe noch kurze Frage. Ja. Hier sind Sarkophage schon übermauert oder Und das haben die ausgehalten, ja? Also anscheinend. Anscheinend. Also das ist tatsächlich Außenmauer von der Kirche, die man drauf dann auch später gesetzt hat. Die waren ein bisschen daneben, vielleicht waren die so dicht, ne? Dass man es gar nicht machen konnte. Und hat dieses da, was da drauf ist, irgendeine Bedeutung? Also ist das irgendwie so ein Kopf von irgendwas? Oder ist das, meinst du das hier? Ein bisschen, ja, da, genau. Keine Ahnung. Okay. Das weiß ich nicht. Das sieht so ein bisschen... Ich sehe es jetzt nicht richtig, aber von der Seite würde ich sagen, es ist wahrscheinlich ein Dekorationselement vom Kirchenbau. Ja, da dürft ihr auch gleich euch draufstellen und runtergucken. Hier zeige ich euch jetzt aber trotzdem nochmal einen Grundriss. Okay. Ja, wir begannen hier, sind hier lang, hier rüber, waren hier in diesem Raum, was so als dieser Keimzelle dieser ganzen Anlage ist, sind dann hier weitergegangen und wir stehen jetzt hier. Und da seht ihr, ist ein roter Bau, also ein Bau, ein Grabbau aus dem 3. Jahrhundert. Und den hat man integriert. Bei dieser Westerweiterung ab 351 hat man diesen Bau integriert. Anscheinend hat die Familie, die diesen Grabbau gebaut hat, noch gelebt und den war wichtig, dass der erhalten bleibt. Deswegen hat man den nicht abgerissen. Und ich kann euch noch zeigen, wie das Ganze ausgesehen hat. Wir sehen nämlich jetzt hier tatsächlich nur den Untergang in die Grabgruft hinunter. Darauf war aber ein Tempelchen, ein Grabtempelchen gebaut, das so ausgesehen hat. Mit einer Säulenhalle davor, da stehen wir jetzt, also dieses Mäuerchen, das war die Außenmauer, da standen die Säulen drauf. Und dann eben eine inneren Zelle. Und da konnte man dann durch eine Falltür nach unten gehen zu den Sarkophagen. Da stehen Sarkophage drin, das seht ihr hier, ihr könnt aber gleich auch nochmal runtergehen. Die sind sogar noch schwerer als die anderen. Also die anderen Sarkophage sind so in der Regel zwischen 1 und 2 Tonnen. Das ist schon mal richtig viel. Die da unten sind alle 3 Tonnen schwer. Und wenn ihr euch die Öffnung und die Größe dieser Sarkophage anguckt, dann wird auch sehr schnell klar, dass man hier offensichtlich dieses Gewölbe, das ist das original römische Gewölbe, auf dem übrigens die ottonische Apsisgrundmauer draufsteht, dass man das erst bauen konnte, nachdem die Sarkophage unten waren. Die hätte man hier gar nicht durchgekriegt. Und wenn ihr euch da mal draufstellt und runterguckt, dann seht ihr, dass unten auch noch tatsächlich mehrere Stufen sind als Art Treppe. Man hat aber das nicht bis nach oben geführt, sondern man hat dann hier eine Holzleiter runtergelassen, damit eben Grabräuber da nicht so gut runter konnten. Die hätten dann immer eine Holzleiter dabei haben müssen. Und jetzt könnt ihr alle mal runtergucken. Und hier ist die Treppe, ja? Das ist einfach nur ein Notausgang. Na klar, wenn die Sarkophage brennen, dann muss man ja mal schnell raus. Ne? Das, so ist es. Ja. So Stein brennt ja bekanntlich wie Zunder. Arbeitsschutz, ja, ja. Stein brennt wie Zunder. Ja. Der Beton ist härter als der Kopf. Das kannst du gar nicht wissen. Du brauchst eine Anstoßkappe demnächst. Vorsicht, Kopf. Ja, meine Frau ist halt gewohnt. Bei uns oben auf dem Dach, da ist das genauso niedrig. Die sehen gar nicht so viel schwerer aus. Ja, die sind schon größer. Der ganz linke, der ist richtig groß. Das sieht ja fast aus wie ein Haus. Der sieht fast aus wie ein Haus, ne? Ja, das hatte ich ja vorhin gesagt. Das war tatsächlich auch die Idee dahinter. Das Haus des Toten. Ja, jetzt kann man sich fragen, warum hat man sich solch eine Mühe gemacht? Ist jemand eigentlich aus Trier auch dabei? Ja, hier. Ah, ja, und hier. Das Krutenhäuschen auf dem Weg nach Wasserbillig. Hinter Igel, zwischen Igel und Wasserbillig, ja. Da im Weinberg. Ja. Das ist eine Rekonstruktion eines solchen Grabbaus. Also so könnt ihr euch das vorstellen. Und man fragt sich natürlich, warum hat man das so gemacht? Wo ist das? Entschuldigung nochmal. Wasserbillig. Ja, ja. Richtung Wasserbillig. Ja. Also wenn man von Igel nach Wasserbillig fährt, auf der rechten Seite in den Weinbergen, ist so ein Tempelchen nachgebaut. Okay, da sind wir hergefahren. Ja, warum hat man das gemacht? Das liegt daran, dass es eine alte Sitte war, an Geburtstagen oder am Todestag der Verstorbenen ans Grab zu gehen und mit den Verstorbenen zu schmausen, also zu essen und zu trinken. Manchmal gab es sogar Löcher in den Sarkophagen, wo dann zum Beispiel Wein reingeschüttet worden ist. Das war eigentlich eine nicht christliche Sitte. Die frühen Priester fanden das auch nicht so gut, aber wie das so ist mit solchen Ritualen, mit solchen alten Traditionen, das hält sich. Und eigentlich haben wir das heute noch. Leichenschmaus. Leichenschmaus, genau. Und es gibt tatsächlich Länder, wo das heute noch gemacht wird. Denk mal an Mexiko. Ja. ne? Wo wirklich am Tag der Toten gehen die alle zu den Gräbern und essen und trinken da miteinander. Und ich habe einen Kollegen, ich glaube, der ist aus Polen, der sagte, ja, in ganz vielen osteuropäischen Ländern wird das tatsächlich heute auch noch gemacht. Also tatsächlich eine Tradition, die sich bis heute gehalten hat. In Rom, wenn er da mal in den Katakomben, wo ja auch Christen bestattet worden sind, da sieht man manchmal, dass da sogar Tischchen aufgebaut worden sind, damit man da seine Speisen und Getränke ablegen konnte. Aber in Mexiko ist das auch ein Tag, also das ist ein Feiertag. Das ist ein Feiertag, ja, genau. Gut, dann gehen wir mal weiter. In welchem Jahr fing es denn an, dass man die Jahreszahlen mit eingraviert, also nach Christi Geburt? Das ist heute dann gefragt. Das ist eine gute Frage. Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Wann war denn Christus denn so wichtig, dass es ein Zeitstempel war? Oder wurde? Wurde. Ich weiß es tatsächlich nicht. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich bin jetzt gerade mal am Überlegen, weil wir haben im Museum am Dom haben wir Grabsteine, die jüngeren Datums sind, also in der Merowingerzeit zum Beispiel. Und da steht zum Beispiel noch nicht drauf. Das ist eine sehr gute Frage. Das muss ich mir mal aufschreiben. Das muss ich mal wirklich nachforschen, weil ich das tatsächlich gar nicht weiß, wann das angefangen hat als Sitte. Woher weiß man, dass Karl der Große im Jahre 800 das gemacht oder dann gestorben ist, wenn es nicht auf der Platte draufsteht? Das muss man aus den Chroniken ja zurückführen. Das heißt dann, ja, wobei da gibt es natürlich dann auch andere Quellen. Ja. Das ist natürlich eine Quelle, sind dann immer solche Grabsteine, aber es gibt ja auch doch andere Quellen, wobei das natürlich gerade in der Merowingerzeit, Karolingerzeit, ist das relativ wenig. Ja, genau. Auch an Kunst, das ist wirklich so eine dunkle Zeit, wo man wenig Quellen und Informationen drüber hat. Mhm. Das ist eine gute Frage, das muss ich mir mal merken. Die nächsten werden es beantwortet bekommen. Ja, genau. So, jetzt gehen wir hier links. Ist das schlimm, wenn wir ein bisschen überziehen? Nein, gar nicht. Nö, wir haben Zeit. Wir sind ja noch jung. Ja, manchmal ist es so, dass dann Gruppen irgendwie zum Zug müssen. Dann geht das natürlich nicht. Wir müssen mal hier noch eine 8 Stunden fahren, aber sonst macht es nicht. Passt schon. Irgendwann kommen wir an. Ich bin der Grabkanner, wer hier hetzt, das ist gut verstanden. Das ist der erste Glassackkoffer, ne? Ich zeige euch erstmal hier hinten, also da nochmal hinleuchten. Ich weiß nicht, ob ihr das alles sehen könnt. Das ist so ein Schnitt. Und sowas ist immer ganz wichtig in der Archäologie, weil man dann wirklich so genau sehen kann, welche Abfolgen man hat. Und da sieht man, hier ist das Erdreich mit den Sarkophagen. Dann hat man hier eine erste Packlage und einen ersten Estrich reingemacht unter Bischof Niketius. Und dann eben weiter vom ottonischen Bau der Estrich. Und das hier ist von dem Bau, den wir jetzt oben sehen. Und also ottonisch, und ein Kollege von mir sagte immer, und das da, wo wir drunter stehen, das ist Betonisch. Ja. Das ist natürlich nach der Grabung erst wieder reingekommen. Also man musste das hier alles öffnen, alles aufreißen und hat dann später diese Decke dann nochmal reingezogen. Und wann war denn die Grabung? Die war 1976 bis 96. Das hat richtig, also bis das alles auch umgebaut war. Ja. Das hat richtig, richtig lange gedauert. Es war einfach ganz, ganz viel Aufwand gewesen. Mhm. Ja, und was ihr hier sehen könnt, dann seht ihr einen Sarkophag mit einer Bestattung drin. Da hat mein Prof, der Professor Weber, der damals auch Museumsdirektor vom Museum am Dom war, und er war damit auch Grabungsleiter. Und er hat uns dann hier die Schulung gemacht und berichtet, ein Grabungsarbeiter hat ihn angerufen, fertig mit Nerven, weil dem ist beim Baggern, er hatte so einen kleinen Bagger, um das ein bisschen wegzumachen, ist tatsächlich dieser Sarkophag kaputt gegangen. Jetzt lag diese Bestattung offen da und da musste man natürlich was machen. Das heißt, es kam eine Restauratorin extra aus Heidelberg, die sich auf sowas spezialisiert hatte und hat diese Bestattung dann restauriert und so, dass sie konserviert werden kann und dass die jetzt in diesem Sarkophag aus Glas liegt. Das ist einfach daran, damit da eine bestimmte Luftfeuchtigkeit und Temperatur tatsächlich immer gehalten wird. Und wenn ihr euch das jetzt anguckt, ich habe ja gesagt, also hier sieht man noch ein bisschen Knochen, aber die sind größtenteils tatsächlich vergangen. Also die sind jetzt wie so Häufchen, sieht es da aus. Da sind die Füße, sieht man noch sehr schön. Da oben ist der Kopf. Und was sich eben erstaunlicherweise ganz häufig erhalten hat, sind, dass wir Stoffreste haben. Ein Material, was normalerweise immer vergeht. Man hat festgestellt, das waren wirklich hochwertige Stoffe, ganz häufig Seide. also aus China her transportiert, weil man kannte ja hier das Geheimnis der Seidenherstellung noch nicht. Oft Gold durchwirkt, diese Goldfäden haben sich natürlich erhalten. Diese Dame hier, die hatte auch ein goldenes Netz um das Haar drumherum. Und diese sehr teuren Seidenstoffe, die waren ganz häufig noch dazu mit Purpur gefärbt. Und Purpur war der absolut teuerste Stoff, das Farbstoff im Römischen Reich. Man braucht, um ein Gramm Purpur herzustellen, echtes Purpur, 20.000 Meeresschnecken aus dem Indischen Ozean, also die sogenannten Purpurschnecken. Das ist eine ganz, ganz spannende Sache, wirklich extrem teuer. Und das Interessante ist, der Purpur war zwar toll und richtig teuer und hat auch was hergemacht, deswegen haben Reiche das auch gerne getragen, aber sobald es ein bisschen feucht geworden ist, fing der offensichtlich an zu stinken. Das wissen wir von antiken Autoren. Und das ist ein echt ekliger Geruch, wie vergammelnde Muscheln oder sowas. Also das stinkt richtig bestialisch und steigt einem in die Nase hinein. Und antike Autoren haben sich darüber dann schon lustig gemacht, dass die reichen Leute zwar wunderbar Purpurkleidung anhatten, aber dann gestunken haben, wenn es so ein bisschen nieselig war oder neblig oder sowas. Ich kann euch da hinten auch noch mal eine Abbildung zeigen. Vielleicht eins noch, die hatte Strümpfe an, keine Schuhe. Das ist auch ein interessantes Detail, wo wir nicht wissen, warum das so ist. Die waren immer völlig angezogen, aber hatten nie Schuhe an, sondern immer nur Strümpfe. Und es gab Beigaben, also wertvoller Schmuck, Harze, vor allem auch Weihrauch, ganz, ganz wichtig, Weihrauch für die Christen. Und man hat offensichtlich auch Salböle, also duftende Salböle, über die Brüste der Bestatteten geschüttet, wahrscheinlich um eben auch den Verwesungsgeruch ein bisschen entgegenzuwirken. Also man hat Glasfiolen, leere Glasfiolen, wo man die Reste dieses Öles noch drin gefunden hat, in den Bestattungen gefunden. Und dann seht ihr, das ist auch noch wichtig hier, diese Mauern, da Beton, die hier ohne Rücksicht auf Verluste hineingehauen worden sind. Und auch da habe ich jetzt noch eine Abbildung für euch. Das ist nämlich aus der preußischen Besatzungszeit. Also Trier war ab 1794 französisch gewesen bis 1815, als dann beim Wiener Kongress entschieden worden ist, nachdem Napoleon verloren hatte, dass man dieses gesamte linksrheinische Gebiet Preußen zuschlagen soll. Da waren die Preußen hier, die wirklich als Besatzer angesehen worden sind von den Trierern. Und diese Kirche hier, die war schon säkularisiert worden durch die Franzosen. Man hatte verschiedene Ideen, was man damit macht. Napoleon wollte hier gerne eine Handwerkerschule reinmachen. Was dann am Ende passiert ist, ist, dass die Preußen hier eine Kaserne hineingebaut haben. In diesen nicht mehr vorhandenen Kirchenbau. Jetzt kann man so einen großen Bau dafür natürlich nicht gut nutzen. Man braucht ja kleine Räume, wo die Soldaten untergebracht werden können. Und deswegen musste man Wände, also Decken einziehen, Zwischendecken. Und das hat man gemacht, indem man, hier seht ihr das, beim Abbau wieder, in der Mitte dieses großen Kirchenbaus zwei große Mauern bis oben hin gezogen hat. Da war das Treppenhaus und von diesen Mauern aus konnte man dann Zwischenwände an die Seitenmauern machen. Das war einer der Gründe, warum dann der endgültige Rückbau so lange gedauert hat, weil allein sowas dann wieder zu entfernen, das ist natürlich richtig, richtig viel Arbeit. Und dann kam natürlich hinzu, dass man hier gesehen hat, wo, was ist hier, gucken wir mal. Und man hat ja nicht damit gerechnet, dass hier sowas Bedeutendes ist. Also um das nochmal klarzustellen, einen solchen riesengroßen Begräbnisbau, das ist einzigartig, das gibt es sonst nirgends. Das gibt auch nichts Vergleichbares in Rom. Aber sahen das nicht schon die Preußen, als sie den Beton eingeschüttet haben und die Mauern gebaut haben? Sind die jemand aufgefallen, oh, steht gerade auf Sarkophagen? Soll ich dem Chef mal Bescheid sagen? Wahrscheinlich schon. Dann haben sie ignoriert dann. Das sieht man ja, die haben ja da ohne Rücksicht auf Verluste. Ja? Der Chef hat gesagt, bau deine Mauer. Genau. Dann haben die den Rückgebaut. Das sind auch in den 70er Jahren. Ja. Ja. Das heißt, bis in den 70er Jahren war das ja alles noch oben. Genau, da war eine Schule drin. Ein Mädchengymnasium. Bis 1975 war hier eine Schule drin. Ich habe irgendwann mal einen Yogakurs mitgemacht, habe erzählt, dass ich hier Führungen mache. Und da meinte die eine, oh, da war ich noch in der Schule. Ja, vielleicht können wir gerade einmal wechseln, dass ihr auch mal gucken könnt. Ich muss aber hier bleiben, weil ich gleich die Lichter ausmachen muss. Bleib ich auch hier. Treuer so Schatten. Einfach ist das, ne? Genau. Bleibt da einfach auch mal stehen und ihr anderen könnt jetzt mal kommen, damit ihr das auch mal sehen könnt. Da sieht man es nochmal. Also da die Füße, Ja, eigentlich kann man ja dem Bauarbeiter jetzt danken, dass der da mal aus Versehen den Sarkophag aufgehauen ist hat, schon, weil sonst hätte man ja sowas. Ist schon geil, das zu sehen, oder? Ich finde es ja, auch. Dank dem Bauarbeiter. Man kann es gute Arbeit erkennen, gemacht. Dass da was, ja. Was ist. Sieht so leicht verbrannt aus. Also so sieht es in ziemlich vielen dann aus. Ja. Das, was wir da sind die Reste vom Rotwein. Das meiste ist nur Kleidung. Ja. Habe ich doch richtig verstanden. Das meiste ist jetzt Kleidung, was nachgeblieben ist. Ja, das dann zum Beispiel. Also ja, aber es sieht so verbrannt aus, ne? So ja, bisschen. Das wie so verbacken eigentlich ja. Sieht es aus. Wenn du da Blut reinschüttest, ne? Dann. So, hier, wenn ihr euch da mal umdreht, dann seht ihr nämlich eine Rekonstruktion. Hier seht ihr eine Rekonstruktion von dieser Dame. So sah das aus. Die war dann tatsächlich auch auf Eichenspänen gebettet, was einfach konservierend wirkt ein bisschen und auch eben das Leichenwasser aufsaugt. Ja. Und da sieht man eben, wie Purpur aussieht. Ich habe tatsächlich, bevor ich hier diese Führung gemacht habe, bevor es die Ausstellung im Dommuseum gab, habe ich gedacht, Purpur wäre so ein ganz knalliges Rot. Ist aber nicht. Also es gibt eine Frau in London, die tatsächlich noch mit Purpur färbt, mit echtem Purpur. Und die hat für die Ausstellung so Muster gemacht. Und das kann von ganz hellem Blau bis fast ins dunkle Schwarz hineingehen. Ganz, ganz spannend. Übrigens habe ich mal geguckt, was heute so Purpur kostet. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, habe im Internet geguckt. 1 Gramm Purpur heute 3.000 bis 4.000 Euro. Wie viel wären in so einem Kleid drin? Das weiß ich leider nicht, aber mehr als 1 Gramm. Und werden die immer noch aus Schnecken gemacht oder gibt es inzwischen irgendwie so... Es gibt natürlich, aber es gibt eben auch, ne? Es gibt natürlich künstliches Purpur, das meiste wahrscheinlich. Aber es gibt tatsächlich eben immer noch auch zu kaufen, dieses echte Purpur. Unter Kaiser Diokletian gab es ein Höchstpreisedikt und da haben wir tatsächlich Tafeln von, wo man das nachlesen kann. Und das Interessante ist, die teuersten Sachen, also es war wirklich so eine Preislimitierung, ne? Die teuersten Sachen, die da drauf sind, sind Purpur und ein lebender Löwe fürs Amphitheater. Ein lebender Löwe? Ja klar, fürs Amphitheater braucht man die ja leben, damit sie kämpfen können. Hier nochmal Köpfe einziehen bitte. Also da muss sogar ich einen Kopf einziehen. Auch schön, ne? Ja, oder so versteckte... Na, lassen wir das. Ja, es ist reizvoll, ne? Man wird gerne... Da waren ja. Hakenkreuze, die alten Wassereigen, denke ich auch schade. Labyrinth in Form, ja. Ja, nochmal zum Grundriss. Also wir sind jetzt hier an der Nordmauer dieses westlichen Erweiterungsbaus. Wenn ihr mal guckt, dann seht ihr, hier hatte man ursprünglich offene Bögen geplant, weil hier auch noch Annexräume sind. Aber man hat sich dann doch entschlossen, die eben zu schließen, wie man hier sieht. Und ihr seht hier noch Reste von Verputz und Bemalung. Und dieser verfranzte untere Abschnitt dieses Putzes, der ist der Beleg dafür, der endgültige, dass klar ist, man hatte hier keinen Estrich, sondern man hatte hier wirklich dieses Erdreich, was man ja auch gebraucht hat, um die Sarkophage versenken zu können in den Gruben. Mhm. Und deswegen ist das hier so ausgefranst. Mhm. Hier irgendwo an dieser Stelle hat man auch Münzen gefunden, und zwar auf dem Sockel des Fundamentes. Und solche Münzen, von denen man immer unheimlich viele findet, ich finde das immer wieder erstaunlich, also wenn man solche Römerbauten ausgräbt, es finden sich immer eine Menge Münzen, die sind super zur Datierung, weil man tatsächlich römische Münzen teilweise aufs Jahr genau datieren kann. Und wie man das macht, ist so, man nimmt alle Münzen, die man gefunden hat in diesem Bereich, und dann nimmt man immer die letztgeprägte. Weil ist ja klar, die muss ja noch geprägt worden sein, bevor mit dem Bau begonnen werden konnte. Und das ist hier 351, das heißt, wir haben einen Terminus postquem, so heißt das in der Archäologie, nach 351 ist das hier gebaut worden. Einfach um sich auch mal klar zu machen, wie man zu solchen Datierungen kommt in der Archäologie, wenn man keine stilistischen Methoden anwenden kann. Wir haben hier ja keine Skulpturen oder sonst irgendwas, mit dem man das stilistisch dann einordnen könnte. Noch Fragen? Keine mehr. Okay. Hier hinten ist die Grabstelle von Alexander Henn. Der war Abt von St. Maximin 1680 bis 1698. Und unter ihm ist dieser Bau, den wir oben noch sehen können, gebaut worden. Und die sind natürlich alle hier bestattet worden. Er ist aber der Einzige, der tatsächlich identifiziert ist an seinem Wappen, das ihr hier sehen könnt, das auf seinem Stab drauf war. Wo ist denn jetzt die Grabstelle, der Sarkophag? Was hier? Da hinten. Ah, okay, in der Ecke. Das müsst ihr gleich beim Vorbeigehen. So, und jetzt gehen wir über die spannendste Stelle zum Gehen. Wir gehen nämlich gleich über Sarkophage drüber. Da müsst ihr noch mal ein bisschen aufpassen und vor allem auch die Köpfe einziehen. Frei nach dem Motto, Leichen pflasterten seinen Weg. Genau. Uhu. Das ist ja auch lustig. Hier mal so ein kleines Backsteinfundament drunter, damit er nicht wegkippt. Das ist so wie die Plombe damals im Kölner Dom. Ach so, hier. Ja. Ja. Daran Absturzsicherung. Ja, das sind natürlich dann diese späteren Einbauten. Ja. Arbeitsschutz geht vor. Da, hier auch auf der Seite. So, nochmal verteilen an der letzten Station. Das ist alles so schön gezirkelt, so als ob dieses Japanische, ne? Diese Gärten. Lage, das muss ich, das muss man drauf. Ja, Feng Shui, das ganz war bei genau, den Römern ganz wichtig. Ganz genau dafür ist das, weil irgendjemand hat sich mal beschwert, da würden immer so viele Leute und ihr müsst ja eigentlich hier auf den Wegen Stegen bleiben, Stegen bleiben. Deswegen hat man das so gemacht, um zu sehen, ob da noch irgendwelche anderen Leute da runtergehen, was ja nicht erlaubt ist. So, könnt ihr noch ein bisschen rücken, dass ihr das da hinten auch noch vielleicht seht? Die Kleinen nach vorne, bitte. Das ist ein guter Plan. So, Großen nach hinten, die Kleinen nach vorne. So, ich halte dich. Also, wir sind jetzt genau hier. Wenn er mal diese Mauerzunge guckt, die ist da. Sogar noch mit Verputz dran. Das heißt, das ist hier dieser Bereich im Osten, wo man diesen Festsaal, den ich euch ganz am Anfang gezeigt habe, hier tatsächlich integriert hat. Man konnte also, als man das zur Kirche umgebaut hat, hier direkt rübergehen in den Festsaalbereich, was dann wahrscheinlich tatsächlich auch Wohnbereich für die ersten Mönche gewesen ist. Und wenn ihr euch mal umguckt, hier haben wir eine Abbildung von etwas, was hier auf dem Grundriss auch zu sehen ist, nämlich dass man etwa hier an dieser Stelle in der Mitte das hier gefunden hat. Das ist ein Ambo. Ein Ambo wie ein Laufsteg mit einer kleinen Brüstung. Das ist der Vorläufer unserer heutigen Kanzel. Das heißt, da konnte der Priester stehen, vorsingen oder eben seine Gemeinde predigen. Und daran konnte man dann ganz klar erkennen, dass das hier zur Kirche umgebaut worden ist, da man eben diesen Ambo hat. Und hier seht ihr auch nochmal eine Rekonstruktion. Und das ist jetzt eine ganz neue Rekonstruktion. Ein Kollege von mir in der alten Geschichte, der promoviert gerade über Maximin und der hat mit seinem Prof zusammen das hier tatsächlich rekonstruiert. Also ganz, ganz neue Forschungsergebnisse, wie man sich das vorzustellen hat, auch mit den bemalten Säulen hier. Also man hat hier Porphyr und Granit nachgebildet, also teure Steinmaterialien, damit es ja sehr viel wertvoller aussah, als es tatsächlich gewesen ist. Ja, ich wollte eigentlich noch was, ich habe gedacht, wir hätten diese Abbildung hier auch, was er nämlich auch rausgefunden hat, die haben wir aber hier nicht, ist, dass man diese Steinsarkophage wirklich richtig von West nach Ost, Nord nach Süd, immer so weiter, wirklich in einer Reihenfolge belegt hat. Und das macht Sinn. Deswegen braucht man auch diesen großen Raum, weil man konnte diese schweren Sarkophage natürlich nur mit einem Holzkran in die Gruben hinunterlassen. Da haben wir auch eine Rekonstruktion, die ist aber leider nicht hier. Hallo, da bin ich wieder, die Stimme aus dem Off. Ihr habt's gehört, Sarkophage mit Gewichten um 2 oder 3 Tonnen. Und die werden mit Holzkränen in die jeweilige Grube gelassen. Aber dieser Holzkran muss ja irgendwo stehen. Und wenn der auf normalem Dreck steht, dann sackt er mutmaßlich ein. Oder man hat sehr große Auflageflächen, damit die Stützen eben nicht einsacken können. Und wo stellt man die dann drauf? Genau, auf die Firste der anderen Sarkophage. Und damit sie da nicht abstürzen können oder runterrutschen von dem schmalen Grat, der oben drauf ist, na, genau, dazu dient möglicherweise unter Umständen vielleicht die Verstärkung. Da hat man sich so gedacht, ich mache meinen Sarkophag so, damit die später da auch eine Stütze von einem Kran draufstellen können. Na, das wäre doch mal mitgedacht. Und das traue ich den alten Römern durchweg zu, weil die hatten ja auch Katapulte und so ein Zeug. Die wussten ja, wie das ist, wenn man irgendwo auf vielleicht auch einen eher ungünstigen Untergrund irgendein schweres Gerät stellen musste. Tja, nur eine Theorie, aber möglicherweise... Möglicherweise gar nicht so weit weg. Zumindest lohnt es sich, darüber nachzudenken. Weiter geht's. Also das ist auch eine ganz, ganz neue Erkenntnis tatsächlich von ihm. Und wenn er euch nochmal umdreht, dann kann ich euch noch was zeigen. Und zwar hier, das ist der Estrich, also der Boden der Kirche, die unter Bischof Nicetius hier gebaut worden ist. Wir haben lange gedacht, in dem Moment, wo das hier Kirche war, sei hier nicht mehr bestattet worden. Stimmt aber nicht. Es gab tatsächlich weiterhin Bestattungen und teilweise hat man dann auch Sarkophage, auf die man gestoßen ist, einfach wiederverwendet. Also hat dann da. Gut, dann gibst du mir mal die kann ich nämlich gleich wieder reinmachen. Die Grubenlampe, genau. Die Notlampe. Oh, ist das schwül hier unten. Ist hier schon mal das Licht ausgefallen so? Oder? Nee, habe ich noch nie erlebt. Will ich auch, um ehrlich zu sein, nicht unbedingt erleben. Stelle ich mir ein bisschen gruselig vor. Einmal ein Rundgang durch den ehemaligen Materialbau. Du bist der Letzte, gell? Ja. Ja. Ja, das war's. Ich hatte ja eben schon gesagt, also man hatte das hier im Endeffekt nach dem Zweiten Weltkrieg als Schule genutzt. Die ist dann 1975 geschlossen worden. Dann war eine ganz lange Diskussion, was macht man mit diesem Bau? Der war ja keine Kirche mehr, der gehört dem Bistum, also das ist tatsächlich hier bischöfliches Gebiet. Was macht man damit? Und da kam schon ganz schnell die Forderung, ach, das wäre doch toll, wenn wir eine Mehrzweckhalle hatten. Das ist jetzt natürlich, habt ihr ja gesehen, ein Riesenaufwand gewesen, das wieder alles zu entkernen, den ursprünglichen Zustand als Halle wiederherzustellen. Und das war dem Bistum auch ein bisschen zu teuer. Und dann hat man festgestellt, es gibt hier drei Schulen im Umfeld, die auch dem Bistum gehören, die alle keine Sporthalle haben. Und dann kam die Idee, okay, wir machen eine Kombination. Also wir machen eine Sporthalle für diese drei Schulen und eine Mehrzweckhalle. Und mittlerweile finden da oben auch Konzerte statt. Ich war leider noch in keinem drin, soll aber sehr, sehr schön von Anti Abiente sein. Und ab, ich glaube, etwa Ende der 1990er Jahre oder 2000 kann man das hier eben auch im Rahmen einer solchen Führung, aber nur im Rahmen einer solchen Führung besuchen. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, dürft ihr das gerne jederzeit tun. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Habt vielleicht neue Erkenntnisse. Ja, vielen Dank. So, jetzt noch die Fragen. Letzte Frage. Alles erfüllen. Es ist schon viel, ne? Ja. Wenn heutzutage ein neues Rathaus oder so errichtet wird, wird ja gerne bei der Grundsteinlegung eine Zeitkapsel eingelassen. Hat man hier irgendwann mal was gefunden, was absichtlich hinterlassen wird? Hier nicht. Also von Maximin wüsste ich es nicht, aber zum Beispiel unter den Grabungen, unter der Dominformation. Da waren vorher Wohnhäuser. Und da hat man tatsächlich ein sogenanntes Bauopfer gefunden von einem dieser Wohnhäuser. Und das war eine Urne, eine Tonamphore, die da vermauert gewesen ist, die man bei Grabungen gefunden hat. Und jetzt ratet mal, was da glücklicherweise drin war. Münzen! Richtig! Und dadurch kann man das natürlich unglaublich gut wieder datieren, von wann dieser Bau ist und also wann der wahrscheinlich, ab wann der gebaut worden ist. Ja. Aber da muss man ja auch die Leute erkennen, die auf der Münze abgebildet sind. Ja. Oder steht ja auch drauf. Achso. Man erkennt sie in der Regel und es steht drauf. Also der Kaiser steht drauf. Dann stehen die Senatoren noch teilweise drauf. Also man kann das sehr, sehr, sehr gut. Ich habe mal für Geocacher eine Auftragsarbeit war das. Das war auch ein Event. Da habe ich mal eine Coins-Führung gemacht. Und da ging es ganz, ganz viel um Münzen und sowas. Eine Stadtführung durch Trier, wo es dann auch um Münzen ging. Und da hatte ich dann sogar eine Abbildung, wo man das zeigen konnte, wie das ausgesehen hat, so eine Münze, und woran man an welchem Merkmal dann genau das Jahr festmachen konnte. Noch Fragen? Wolltest du dich noch was erklären zu Arm und Reich? Hatte ich ja. Achso, ich hatte das gesagt, dass das hier wirklich die christliche Oberschicht war. Und die Armen waren wo? Auch, aber hier. Drumherum. Aber nicht in den Sarkophag. Nicht in den Sarkophag. Genau, Sarkophag, teuer, Purpur, teuer, Schmuck teuer, Löwe, Weihrauch, ja. Wahnsinnig teuer, war wirklich richtig, richtig teures Gut. Die Weihrauchstraße damals, die war auch geheim, also die hat man geheim gehalten. Das gibt es wirklich nur im Bereich der arabischen Halbinsel, wo dieser Weihrauch gefördert worden ist aus dem Baum. Und das hat man geheim gehalten, damit man nicht überfallen worden ist, weil das wirklich richtig teuer gewesen ist, so ein Weihrauch. Wenn euch noch was einfällt, ihr geht schon mal raus. Ich glaube, draußen ist es angenehmer als hier. Weißt du zufällig, wann das angefangen hatte? Also bei uns, wir kommen ja aus ein paar Kilometer östlich von Köln. Und am Kölner Dom ist es halt so, dass sehr viele Steinsärge am Fußende offen waren, dass die Leute mit dem Fuß an der Dommauer bestattet wurden. Das habe ich noch nicht gehört. Spannend. Ne? Also das, wenn du da mal zufällig bist, also da fehlt im Endeffekt das Fußteil von dem Sarkophag. Und das wird bei der Führung dann schön erklärt, weil die Reichen, die wollten immer eine Verbindung zu diesem heiligen Bau, zu dem Dom haben. Die sind also in den Fundamenten und dann kamen die mit den Füßen halt an die Mauer ran. Das ist eine sehr interessante Sache. Das findet man da sehr oft. Also die Domführung, gut, wir haben die auch damals im Rahmen von Geocaching-Führungen mal mitmachen können. Wir hatten da immer so ein, ja, mehrere Führungsevents im Endeffekt früher. Und die sind sehr empfehlenswert. Also es gibt ja die Dachführung, ne, die Fundamentführung und die Glockenführung. Und die haben diese Fundamentführung, also die haben da unten richtig was aufgewältigt. Also da gibt es auch römische Bauten, die man sehen kann, römische Fußbodenheizung, Teile von der alten Kirche, eine Glockengießerei, also alles, was da, also das lohnt sich wirklich, da mal hinzugehen, wenn man zufällig in der Gegend ist. Aber das gibt es nur in Gruppen, ne? Das ist eben das Schlimme. Ja. Da waren wir 2 Jahre hintereinander in Köln, was ich richtig toll fand. Und was wir da gemacht haben, was super toll war, das war unter Severin, also eine Führung durch St. Severin und unten drunter. Und da sind nämlich auch solche Sarkophage. Und das war eine fantastische Führung. Das war aber auch eine Führerin, die Ahnung hat. Ich habe es direkt gemerkt. Man weiß das ja. Ne? Man merkt ja dann so, das ist eine Kollegin. Das war auch eine Kunsthistorikerin. Die hat es so toll gemacht. Und das gibt es einmal im Monat, glaube ich. Ja, also wirklich Glück. Hast du das schon mal gemacht? Nein. Ich dir echt empfehlen. Das war super. Das war richtig, richtig toll, da runter zu gehen. Da schauen wir doch mal. Und da kannst du auch so Gruppenführung, so treffen sich Leute und die machen so offene. Das ist gut. Das ist eben, weil sonst hast du nämlich, genau, wenn du diese Gruppenführung hast, dann musst du immer eine Gruppe zusammenkriegen. Und da kannst du dann auch als Paar sagen, oh ja, offene Führung, geh mal hin, toll. Dann gucken wir da mal. Danke. Ja, habt ihr noch Fragen, Anmerkungen, Feedback? Super, war toll. Danke. Ja, danke für die Führung. War echt super. Gerne. Du bekommst auch noch von dem Wochenende eine Wutschwein. Einen kostenlosen Grillanzünder. Ja, genau. Dankeschön. Das ist ja nett. Genau. So. War eine super Führung, hat, glaube ich, allen Spaß gemacht. Und ich glaube, Geocacher sind was solche unterirdischen Gänge und sowas. Das ist ja immer schon super cool, ne? Daher, ja. Ich sage ja, das ist wirklich eine besondere Führung. Also gerade durch diese Gänge durch und mit den Sarkophagen. Das ist immer so eine tolle Atmosphäre da unten. Und wenn ich habe ja auch eine Webseite, wo man Führungen über mich, also direkt an mich richten kann und mich buchen kann. Wie heißt die? Artefakten-trier.de. Aha. Und da ist es tatsächlich so, wenn dann Leute sagen, ja, ich will dann sowas machen und vielleicht für einen Geburtstag und soll was Besonderes sein, sage ich immer, macht Maximin. Ganz toll ist dann auch noch die Kombination mit dem Dommuseum, wo man einfach dann auch noch Sachen sehen kann und da noch ein bisschen was erzählen kann und dann hierher gehen. Dann hat man eine super tolle Führung. Und wenn dann Leute, also wenn man so Geburtstage hat, ich hatte dann schon Leute, die sagen, oh, mein Papa interessiert sich total für die Römer, aber wir haben in Trier schon alles gesehen. Dann sage ich immer, macht das. Macht Maximin am besten noch die Domführung, also die Museum-Domführung dabei. Habt ihr ein tolles Geschenk. Und die Leute waren immer total begeistert. Es ist einfach super da unten. Für kleines Geld ins Gräberfeld. Hashtag, Achtung, Moment, Leichen pflasterten ihren Weg. Ja. Vielleicht soll ich mir das mal, darf ich mir das ausleihen? Ja, gerne. Wir sind Creative Commons. Das heißt, wir sind Creative Commons, auch der Podcast, deswegen alles gut. Ja, super. Gut. Wie war nochmal dein Geocaching-Alias? Talestria. Aber ich habe schon ewig nichts mehr gemacht. Ja, doch, Führung. Vermisst. Ja, gestern hatte ich andere Führungen. Bist du die Einzelführerin? Nee, wir sind eine ganze Gruppe von Leuten, die das hier machen. Also es gibt dann immer so Schulungen und wir müssen auch Prüfungen ablegen für die Dominformation. Also die sind dann schon strenger, man muss das dann schon ordentlich können und auch gut rüberbringen und sowas. Und da sind auch schon mal Leute durchgefallen, habe ich gehört. Ja. War auf jeden Fall sehr interessant. Freut mich sehr. War schön mit euch, hat mir auch richtig Spaß gemacht. Hab ja auch heillos überzogen. Ne? Sehr schön. Was macht ihr jetzt noch? Nach Hause fahren? Heimfahren. Das war der letzte Programm. Cachen gehen. Ja. Hast du ja noch nicht genug gecached. Gut, dann lasse ich euch mal raus. Ne? Oder wollt ihr noch irgendwas anmerken? Vergrabungen durchführen. Der Wein ist ja vertrocknet. Tschüss, danke dir. Danke. Kriege ich denn einen Link von dem Podcast, dass ich den dann auch hören kann? Ja, klar. Kannst du. Ich habe ja jetzt deine Adresse. Da ist bestimmt ein Impressum mit einer E-Mail. Ja. Dann schicke ich dir das. Ah ja, super. Genau. Kann ich machen. Du kannst auch meine Webseite da drauf verlinken. Ja. Zum Beispiel. Muss immer nur aufpassen, weil wenn deine Webseite kommerziell ist, dann komme ich in so eine, weißt du, weil ich bin ja nicht kommerziell und sondern wird es ein bisschen schwierig. Aber im Podcast. Ohne Link dahinter. Ja, ja, beim Podcast, da wird das ja sowieso. Ja. Da hört das ja jeder, der es hören will. Also insofern, das passt schon. Das kriegen wir hin. Auf jeden Fall, wenn das jemand machen will und es nicht bei mir jetzt unbedingt machen will, immer bei der Dominformation sowas buchen. Also nicht auf die Idee kommen, das irgendwie bei der Touristeninformation zu buchen, weil das kostet da mehr. Aha. Gut zu wissen. Die wollen ja auch noch was dran verdienen. Ja, ist klar. Dankeschön. Gerne. Den schneidest du wahrscheinlich zusammen, oder? Ja, ich schneide, aber vielleicht lasse ich den auch so komplett, je nachdem wie der ist. Da werde ich nur so Längen rausschneiden, wo wir dann gegangen sind, wo halt nichts passiert ist. Ne? Aber ansonsten lasse ich das eigentlich, wie es ist. Ich hatte auch Glück gehabt, der Führer, der die Kaiserthermen gemacht hat, den habe ich auch gefragt. Und der sagte, nö, kannst du machen. Ja. Dann habe ich dir auch. Das war gestern ja auch lang. Muss ich aber mal gucken, ob ich das so ganz nehme, weil das war schon. Also der hat das super gemacht, aber war natürlich mit den vielen Daten und dem allen, das war dann schon ziemlich trocken. Also ich merkte schon so, da die Hälfte hat schon nicht mehr zugehört. Die haben dann nur noch geguckt. Ja, also aber ja, muss man halt sehen. Ne? Ich denke immer, Daten sind schon wichtig, ja. Und man muss schon was bringen, ja. Aber ich versuche es ein bisschen so auf das Minimum zu reduzieren. Gut, hier sind auch nicht viele Daten, aber ja. Einfach weil. Ich versuche es spannend zu machen. Und es gibt so viel Spannendes zu erzählen. Gerade ja. Auch im Kaiserterm, wenn man dann über die Badegewohnheiten, das ist ein toller Bereich, wo man das dann erzählen kann. Das ist einfach ja, und dann macht er dich fertig und sagt, ja, aber gebadet hat hier nie einer. Was? Ist ja so, ne? Ja. Umgebaut. Ja, ja, ich fand das geil. Also eigentlich war es ja so, der Slini sagte ja so hier, sagen also Matthias und bla, und weil ich ja ein Andreas bin, Andreas und Matthias, ne, ja, das waren ja Kumpels, ne, damals. Und ich habe gedacht, kannst du mal an den Sarg klopfen oder so? Und dann sagt er, nee, ist gar nicht Matthias, ist St. Maximin. Und ich so, ja. Wie gut, dass ich geguckt habe. Wie gut, dass ich weiß gar nicht warum, ich dachte, ach, guckst du mal auf der Open Caching-Seite nach dem Link von dem Event, komm da drauf und denk, was hat der denn geschrieben? Ja. St. Matthias und völlig falsche Koordinaten, jetzt stehen die. Und dann habe ich dich noch angeschrieben und dann hat sie aber immer noch falsche Koordinaten. Dann habe ich gesagt, nein, nicht da hinten, sondern hier vorne. Ja, war lustig. Blöd gewesen, das oder? Konnte ich natürlich im Podcast sehr gut verwenden. War super. Nein, und wo wollte ich denn jetzt drauf raus? Entschuldigung. Ah, egal. Nee, und dabei habe ich dann geguckt. Und habe dann. Ja, genau. Wir haben uns im Aldi getroffen. Wir haben uns jahrelang nicht gesehen. In Trier, in einer wirklich kleinen Stadt, haben wir uns jahrelang nicht gesehen. Treffen uns im Aldi. Du erzählst das und ich, ja, mach doch Maximin, ich mach da Führung. So ist das gekommen. Cool. Ja. Nee, und dann guck dich und dann, achso, und Barbara-Thermen sind ja sowieso viel größer. Und da war dann auch weniger als toll. Und weil ich ja selber mal Artillerie war und ich krabbel auch gern Bergwerken rum, also deswegen ist ja die Barbara die Schutzpatronin, ne? Muss ich natürlich da auch noch ein bisschen drüber abreißen, aber irgendwie muss man Open Caching ja mal so ein bisschen vorzerren, weil die gehen ja unter Geocaching komplett unter. Ja. Ne? Und dann, ich halte das so ein bisschen auch in meinem Podcast wie in Amerika. Ne? Gute Kritik, schlechte Kritik, scheißegal, Hauptsache im Gespräch. Und jeder, der dann guckt und der dann was macht, ist ja so, wenn die mitkriegen, dass die Sachen hier lustig sind, vielleicht kommt dann öfter auch mal einer. So sehe ich das. Ja. Also, muss man machen. Wir waren. Wann war das Event, wo wir zu dritt waren? Nils, mein Mann und ich. Ein Open Caching Event. Deswegen freue ich mich gerade, dass jetzt so viele da sind. OC, oder? Wir düsen, ja. TJ, okay. Alles gut? Mach's und auch gut an die Zuhörer. Du musst nicht da so reinschreien, aber zum Glück unter 32 Bit passiert nichts. Dankeschön. Ich dachte, du brauchst Peaks. Nee, da gibt's keine Peaks. Weil 32 Bit float. Du musst das lernen. Tschüssi. Tschüss alle. Vielen Dank. Tschüss. Gute Hause. Tschüss. 9.12.2015. Hier steht dein Name. Wie lange ist das? Oh mein Gott, das ist 9 Jahre her. Aber ich hatte das Buch noch, habe ich gedacht, dann verwende ich das einfach nochmal. Super! War mal zu dritt. Ja, und mit einem Kumpel zusammen, da mache ich noch einen Parallel-Podcast. Also, das ist ein anderes Projekt, der heißt, da haben wir aber jetzt erst drei Konserven raus. Den nennen wir Nachhall aus ehemals. Und da gucken wir uns so ein bisschen die Geschichte bei uns in der Gegend an. Vorzugsweise, wir haben ziemlich viel Grauwacke-Steinbrüche, ne, bei uns in Lindlar. Wie das früher in den Steinbrüchen war und solche Sachen in diesem LVR, Freilichtmuseum bei uns und so. Und dann machen wir erstmal so eine theoretische Abhandlung in der Regel von dem, was damals gewesen ist. Und dann gehen wir raus und dann gucken wir uns an, was davon noch übrig ist. Ne, so als Podcast. Also da haben wir auch drei Sachen. Wenn du da mal Bock hast, kannst du auch mal reinhören. Das ist aber dann der theoretische Teil dann auch mal ziemlich trocken. Und dann sind die Sachen dann auch plötzlich 2-3 Stunden lang. Ne? Also wenn ihr an sowas Interesse habt, wir haben hier auch im Kordel die Pützlöcher. Also das ist ein alter Rundsteinbruch. Okay. Und am Tag des offenen Denkmals, da hatten wir letztes Jahr echt Glück, dass wir da gerade mit Besuch im Wald unterwegs waren, weil wir gewandert sind und gecached haben. Da war tatsächlich dann offen und dann kannst du auch reingehen. Und das ist richtig geil. Also das fand ich auch richtig in Kordel toll. Die Putzlöcher. Ja, das ist am Tag des offenen Denkmals. Tag. Wann ist das ungefähr? September. Vom Monat September. Da muss ich mal schauen. Ich weiß nicht, ob es jedes Jahr ist, aber es war jetzt tatsächlich 2 Jahre in Folge. Könnte sein, dass es dieses Jahr wieder ist. Tag des offenen Denkmals dürfte am 8. September, glaube ich, sein. Ja, ich guck mal. Ja, dieses Jahr ist ja dann durch, aber man kann ja fürs nächste Jahr dann vielleicht planen. Ja. Aber da bin, ich immer froh, wenn ich sowas. Also es war toll, ich war total froh, dass wir da rein konnten. Das schön. Hat so Spaß gemacht, da kannst du reinkriechen und gucken, wo du halt normalerweise nicht rein kannst. Ne? Ja, klar. Ja, das macht ja den Reiz aus, auch immer. Ja. Genau. Ja, war echt schön mit euch. Ja, war auch schön mit dir. Was gibt es hier? Zu? Du fährst jetzt auch nach Hause. Ja, wir gehen jetzt zurück. Wir parken noch am Best Western. Wir müssen jetzt noch einmal so quer durch an der Porta Nigra vorbei und so. Wir sehen uns nächstes Jahr. Tschüss. Wieder. Nee, das glaube ich eher nicht. Das kriege ich nicht hin. Nee, kriege ich nicht hin. Weil sie. Nee, ja, aber die Holde, die ist da. Die Erzieherin, die hat da gerade Einschulung. Also, beziehungsweise die neuen Kinder kommen und da kommt sie halt jetzt in der Zeit grundsätzlich nicht weg. So, und mein Problem ist halt, ich muss 3 Wochen am Stück Urlaub nehmen, dann haben wir noch ein paar Brückentage. Also habe ich nicht viel zu. Und Schweiz ist natürlich, da würde ich eine Woche hinfahren wollen, weil. Oder man müsste einen Jahresurlaub hinlegen, was aber wiederum nicht geht, weil die Holle ja nicht kann. Also wird das keinen geben. Und das hier ist ja quasi Heimspiel, ne? Nee, deswegen. Also Trier kennen wir schon. Aber ja. Geht ja. Knapp 3 Stunden. Da kannst du für ein Wochenende mal eben hinfahren, auch nach der Arbeit. Das klappt aber. So 500 oder 700 Kilometer möchte ich nicht fahren, nur für 3 Tage. Also aus dem Alter bin ich raus. Ja, das ist auch ökologisch, ist auch ökologisch nicht mehr so. Ne? Also gut. Super, war dann schön. War richtig schön mit euch. Macht euch noch einen schönen Tag. Ich fahre jetzt heim zu meinem Mann. Ja, viel Spaß. Viele Grüße. Dankeschön. Ja, das schönes Restwochenende. Soll dir auch schöne Grüße sein, das habe ich vergessen. Ja, danke. Euch auch. Ciao. Ciao. Guck mal, Auto. Ich hol's schon mal. Ich weiß ja, wo es steht. Ja, ja. Ich würde dich hier abholen, wenn du noch länger. Echt? Das ist gut. Das hätte er vorher wissen. Das sagst du jetzt. Du hättest ja schon lange da sein können. Wenn sie jetzt hier raus, werden sie bestimmt hier parken. Auch vielleicht liegt das ja am Weg. Wenn du wieder rumläufst. Ja, mein Gott. Nee. Mich ist das in dem Moment eigentlich egal, weil wollen wir los? Ich bin immer froh, wenn ich außerhalb der Ferien bin. Dann, ja, macht es gut. Ciao. Damit endete das 11. OC Headquarter Event Wochenende in Trier. Retrospektiv doch ganz nett. Weil uns befreundete OC-Cachende freundlicherweise zur Eventlokation mitgenommen hatten, mussten wir noch zum Hotel zurücklaufen, weil dort das Auto meiner Holden stand. Die Porta Nigra lag auf dem Weg und so konnten wir nicht nur den dortigen OC-Cache loggen, sondern auch das Gebäude besichtigen. 4 Euro pro Erwachsenen und schon ging's hinein und die Treppen hinauf. Verwitterte Ornamente in Stein, Menschen, ein schöner Ausblick. Ein Teil des zweiten Obergeschosses war temporär gesperrt, weil gerade eine Erlebnisführung stattfand. Ein Typ in römischer Legionellentracht, also Sandalen, Minikleid nebst Lederbrustpanzer in Sixpack-Optik, sorgte dafür, dass die Führung nicht gestört wurde und legte von Zeit zu Zeit Infoflyer nach, während ein anderer in augenscheinlicher Führungsposition mit Federhelm in Wangenklappen, Goldoptik und prunkvollerer Kleidung die TeilnehmerInnen anschrie, durchbeleidigte und herumkommandierte. Gut, sie hatten dafür bezahlt und bekamen die Quittung. Ansonsten war es ein hübsches Bauwerk und irgendwann wohl auch ein Teil einer Kirche. Knaller! Ein paar Fotos gibt's wie so oft im Blog. Im Anschluss begaben wir uns zu unserem klimatisierten Streitwagen und fuhren nach Hause. Endevent. Naja, fast, denn am Folgetag war Odonien. Auch ein Event, aber nicht aus der GC oder OC, sondern aus der Podcast-Blase. Genauer gesagt war es das Hörertreffen von Holger, Holgi, Klein. Vrindhörende erinnern sich. Für mich war es das erste Mal an diesem Ort. Parken lassen an der Straße vor der Wurstbude neben dem Bordell. Die Straße überqueren und 50-100 Meter ins Gleisdreieck. Gebannt schaut das Auge links und rechts des Weges, denn es gibt viel zu sehen. Die einen sagen Absurditäten, die anderen Kunst. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Zwischen Dingen stand auch irgendwo Holgi, begrüßte die Ankommenden, erklärte kurz, wo was ist und wo es was gibt. Derart unterrichtet stürzten wir uns ins moderate Getümmel. Überall standen oder saßen Grüppchen von Menschen, es war spät Nachmittag, die Sonne schien. Köfte, Medium Rare in Black Nickel Edition vom flammenden Grill, diverse Salate, Brot und Dips. Verpflegung war gut, Getränke kühl und die Konversation nett. Ich war mit K2 dort, mein diestägiger Fahrer. Bei Eintreffen kannten wir niemand, später dafür einige. Ein unkompliziertes Treffen an einer endgeilen Lokation. Alte Sitzgelegenheiten aus unterschiedlichsten Epochen und Ambienten, verwitterte Holztische, eine Bar an der Außenseite eines Eisenbahnwaggons, das Ganze unter und umrahmt von riesigen Skulpturen, die aus allem, was seinerzeit gerade da war, zusammengeklöppelt worden sind. Allgegenwärtig Rost und der Zahn der Zeit. Egal worauf der Blick fiel, selbst beim 12. Mal sah man immer noch das ein oder andere Detail, was einem zuvor nicht aufgefallen war. Ein Mercedes auf einem Bauwerk, ein Pferd auf einem Vordach eines anderen, vielleicht war es auch ein Container, wer kann das noch sagen? In der Nähe des Grills ragte der Bug eines Bootes auf einem Waggon in die Szenerie, gegenüber ein Doppeldeckerbus und Toiletten in einem Käfig hinter massiven Stahltüren. Als es dunkelte, alles erhellt in bunter Beleuchtung und dadurch in und mit einem anderen neuen Flair. Ich werde mir das definitiv nochmal anschauen müssen, in Ruhe und mutmaßlich an einem Montag wegen des Ruhetags. Und mit diesem Bombenvorhaben endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 202 vom 12.09.2024. Gerüchten zufolge wird es bis Oktober keine neuen Konserven geben. Nach einer investigativen Auszeit geht's danach mutmaßlich mit spektakulärem Material weiter, gegebenenfalls seichter als zuletzt. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.